wie kann man Killian Hornet schlagen? Man fixiert einen Arm und dann schreibt er, ja, denkste. Hallo und herzlich willkommen bei Episode Nummer 26 des Wechselzone Ausdauer Podcast. Hier ist der Adrian. Ich hätte fast gesagt frisch aus dem Urlaub, aber so viel bin ich nicht mehr. Dazu gleich und an meiner Seite der Lukas. Ich grüße euch. Was heißt denn nicht mehr frisch? Ich meine, bist erst einen Tag zu Hause. Genau, aber gestern hatte ich eine ziemlich lange Autofahrt. Habe ich hinter mir 12 Stunden, fast genau 12 Stunden waren wir unterwegs. Und heute früh habe ich mich dementsprechend doch schon ein bisschen gerädert gefühlt. Schon fast tatsächlich so wie jetzt irgendwie nach einem Marathon oder so. Also die Beine haben mir auch so ein bisschen, ein bisschen geschmerzt, sage ich mal. Also ja, so mittlerweile ist das so ein bisschen ausgelaufen, war ja ausgiebig mit dem Hund heute schon draußen und so, noch keinen Sport gemacht, kam ich noch nicht dazu, aber die 12-Stunden-Fahrt, die haben schon Spuren hinterlassen. Ist ja ein langer Weg von Saint-Tropez bis nach Gießen. Ja, und wie war denn jetzt dein Urlaub? Urlaub war klasse. Also in jeglicher Hinsicht, familiär wie auch sportlich, ist diese Gegend da wirklich einfach zu empfehlen. Wir hatten auch noch so Glück, also wir waren nicht in einem Hotel, sondern das war so, ja, so eine, ich sag mal, riesen Villa für ich glaube, 5 Familien passten da rein, aber wir waren komplett alleine da. Und wir hatten alles für uns alleine, Pool, eine ganze Garten, alles drumherum. Wir waren komplett alleine da. Die Besitzerin, die wohnt auch mit da, aber die hat man wirklich nur selten gesehen. Die war auch irgendwie viel unterwegs. Aber ja, alles in allem richtig, richtig gut. Und die Trails, die sind sagenhaft. Du hast es bestimmt mal gesehen, bei Instagram und so habe ich fleißig gepostet. Hat richtig Spaß gemacht, da jetzt irgendwie unterwegs zu sein. Ja. Ja gut, die Videos, klar, habe ich mir natürlich reingezogen, war ein paar coole Dinger. War das so eine Art Bauernhof? Also so könnte man das so Das ist ja alles sehr hügelig dort, gell? Und also das war jetzt nicht so ein Bauernhof. Da gibt es viele Bauernhöfe, so wirklich mitten im Gebirge, völlig von der Außenwelt abgeschottet. Ich bin auch schon öfter mal da jetzt irgendwie im Hinterland gelaufen. Da bist du irgendwie eine halbe Stunde unterwegs, irgendwo mitten da im Wald, und auf einmal kommt da so ein, weißt du, so ein kleiner Bauernhof mit allem drum und dran. Aber so war das nicht. Du hattest ja in deinem Gebirgen hast du da so viele, wie man das so, was ich so aus Filmen kennt und so aus Südfrankreich, ne? Das ist ja diese Mittelgebirge, und da in den Bergen hast du ja viele, viele Häuser und so weiter, und so ähnlich war das. Also wir waren da auch auf so einem Hügel. Auch so, ich sag mal, zum nächsten Haus waren es vielleicht, keine Ahnung, lass es mal knappe halbe Kilometer sein und so. Also alles schon sehr abgeschottet, sehr ruhig, wirklich auch fernab von jeglichem Stadtstress und so, was wir auch nicht wollten. Ne? Wir wollten nicht in die Stadt, wir wollten außen bleiben. Wir hatten bis nach Saint-Tropez hatten wir knappe 15 Kilometer mit dem Auto, und das war auch gut so. Ne? Und war klasse. Ja, ist doch schön. Würdest du es denn unseren Zuhörern empfehlen, auch mal dahin zu fahren? Auf jeden Fall. Das ist sehr empfehlenswert. Also wenn man gerne so auf Trails und ein bisschen bergig läuft, dann ist das wirklich zu empfehlen. Wie gesagt, dieses Gebirge, das waren so Berge wie jetzt zum Beispiel hier bei uns der Altkönig und der Feldberg, so hier in Taunus. Also alles so zwischen 500 und 800 Höhenmeter. Wirklich ein nach dem anderen. Ne? Also da gibt es nichts Flaches. Wirklich. Also du läufst hoch oder runter. Also anders geht's nicht. Also es sei denn, du läufst halt runter bis zum Meer, und dann kannst du halt irgendwie am Strand da oder in der Stadt halt flach laufen. Aber da, wo wir waren, das war wirklich nur ein Hügel nach dem anderen. Ja, Cool. also ein gutes Höhentraining gehabt dann. Ja. Und das kommt mir zugute für meinen anstehenden Wettkampf, aber dazu kommen wir später. Ja, und wie ist es dir so ergangen, so die letzten Tage? Du hast ja ein schönes Interview geführt mit dem Norman. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, mir auch. Nee, Ja. war echt cool. Also das Interview war ja eigentlich schon vor seinem C2C angesetzt gewesen, aber es hat zeitlich einfach nicht hingehauen. Entweder hatte ich dann gerade eine schlechte Schicht, also genau, unpassend zu ihm, dann hatte er nur Frühzeit und ich war Spätschicht und solche Sachen. Und ja, deswegen hatten wir es dann auf danach verschoben, was im Endeffekt, denke ich mal, sowieso die bessere Variante war, weil er dann halt davon erzählen kann, was passiert ist und nicht, was kommen könnte. Also das von daher fand ich das so rum schon besser. Und ja, also mir hat das Interview sehr viel Spaß gemacht und das sind solche Sachen, die mich halt auch irgendwann mal bestimmt interessieren. Also sie interessieren mich jetzt schon, aber die werden irgendwann bestimmt will ich vielleicht auch mal sowas angehen, ne? Also das Ja, schönes Abenteuer auf jeden Fall. auf jeden Fall mal so ein Abenteuer zu machen und so da. Ja, mal schauen. Aber ja, deswegen fand ich gerade das sehr, sehr interessant, was er dann halt alles erzählt hat und wie er sich halt dann quasi dazu entschlossen hat, das mal so zu machen und wie es halt bei ihm angefangen hat und so. Ja, also ich fand das sehr cool. Und er ist halt auch ein cooler Typ, das muss man schon sagen. Also der Das stimmt, ja. hat es einen auch sehr leicht gemacht und ja, man merkt da auch, dass er halt sehr erfahren ist im Reden, weil er halt oft. Ja, also er hat quasi das ganze Gespräch schon geführt sozusagen. Da musste man nicht großartig nachfragen, sondern man stellte halt seine Frage und er hat die halt professionell beantwortet. Ja. Da stotterte er halt nicht so oder so oder kam ins Stottern, ja, ins Stottern halt, sondern er hat dann quasi flüssig reden können. Das merkte man schon, also ich habe es persönlich schon gemerkt, im Gegensatz zu mir. Dass Vor allem, er da schon sehr erfahren ist. eben, vor allem, ich habe es mir auch Ja. noch reingezogen, das Interview nochmal. Und ich glaube, ich habe, keine Ahnung, 30.000 Mal gesagt, ja, ich verstehe das oder ja, ich kann es Ja, nachvollziehen. genau, Ich kann es genau. Das, ich kann es nachvollziehen. nachvollziehen, genau. Das hast du sehr oft gesagt, das stimmt. Das habe ich dir auch per WhatsApp geschickt, gell? Ja, ich habe das gar nicht so. Hast du es nicht so wahrgenommen? Nee, da nicht, aber ich hab mir das heute noch reingezogen und dann habe ich gedacht, wie oft habe ich denn das gesagt? Das kann doch nicht wahr sein. Naja, auf jeden Fall, ja, so ist es. Aber wenn wir schon mal beim Norm sind, kann ich noch mal auf das Interview kurz eingehen. Und zwar hat einer unserer ja, Hörer der ersten Stunde hatte mir noch mal eine Frage geschickt, die ihn interessiert hätte. Gut, ich bin halt nicht so der Familienmensch, sage ich jetzt mal. Ich habe ja schon meine Freunde und so, aber ich habe jetzt keine Kinder und so. Deswegen ist das ja alles für mich. Wettkämpfe zu organisieren, ein bisschen leichter als für, sag ich mal, Familienväter oder sowas. Und deswegen Ja, fallen. davon kann ich ein Lied singen. Genau. Und deswegen fallen mir vielleicht andere Fragen ein, als, sag ich jetzt mal, Zuhörer, die den interessieren. Und er hat gefragt, Moment. Wie bringt er seine Projekte mit seinem Familienalltag unter einem Dach, gerade auf so lange Zeit, stellt er sich das halt sehr schwer vor. Und da hatte ich Norm nochmal geschrieben, weil mich die Frage, ich fand die ja schon sehr, sehr interessant, was er dazu zu sagen hat, weil ja, er hat ja, soweit ich weiß, eine Tochter und eine Frau oder Okay. Freundin. Und wie gesagt, ich fragte ihn nochmal und er sagte, das ist nicht immer einfach, meine Expedition und Familieneintag unter einen Hut zu bekommen, das ist eine große Herausforderung. Ich bin sehr dankbar, dass ich eine sehr verständnisvolle Frau an meiner Seite habe und ich setze klare Prioritäten, die sich über ein Jahr abwechseln. Das Laufen hat für mich nicht das ganze Jahr oberste Priorität. Gerade jetzt nach meiner letzten Expedition im Kaukasus laufe ich sehr wenig. Meine Familie und mein Sozialleben hat Priorität Nummer eins und ich verbringe aktuell sehr viel Zeit mit meiner Frau und Tochter. In ein paar Monaten wechselt dann wieder meine Priorität. Naja. Ja, so muss man das machen. Vor allem muss man wirklich, ja, man kann sich glücklich schätzen, dass jemand an seiner Seite hat, der das mitmacht, sage ich mal, ne? Das ist auch nicht selbstverständlich. Ja, auf jeden Fall, da braucht Ja. man schon, ja, gerade Frau oder Mann, kommt drauf an natürlich, welche Seite man steht, dass man halt dass einen zu einhält. Ja. Ich sehe es ja bei meiner Freundin, die dann mich halt auch mal unterstützt und wenn jetzt mal ein Wettkampf nicht so passt oder so, dann kommt, oder bevor ich alleine fahre, fährt sie halt mit. Ja. Die war ja jetzt auch beim Spartan Race, war sie ja jetzt auch noch dabei und also da, das finde ich schon super, dass sie mich da so begleitet und das macht vieles einfacher. Ja, eben, vor allem ist halt immer doof und du weißt ja auch, oder ich sag, jeder, der einen Wettkampf mal gemacht hat, weiß ganz genau, wie doof es ist, wenn man halt alleine da steht. Ja, man hat vielleicht sein Auto dabei, muss den Autoschlüssel dann halt mitnehmen, man wird das ja ungern an dem, wo man seine Sachen abgibt, seine Wertsachen auch noch mit abgeben, also das mache ich persönlich fast gar nicht und jetzt beim Spartan Race würde ich schon ein Problem bekommen, wenn ich da alleine stehen würde, ja, weil ich einfach, entweder ich nehme meinen Schlüssel mit oder ich tue den in die Sachen, also in die Tasche mit meinen Sachen und gebe die ab und das ist natürlich auch nicht so toll, von daher, naja, gut, wird wahrscheinlich noch gehen, aber wenn die verloren geht, habe ich halt ein Problem. Ja. Und wenn der Schlüssel dann verloren geht, habe ich auch ein Problem, also das ist schon sehr, sehr angenehm. So. Aber wo wir schon so dabei sind, dann muss ich sagen, ich habe zum Beispiel auch jetzt bestes Beispiel, Exterra in Frankreich. Das habe ich ganz klar aufgegeben mit der Priorität halt. Es ist Familienurlaub und da habe ich auch ganz klar gesagt, okay, oder den Cut gemacht und gesagt, okay, ich will jetzt hier nicht den jetzt irgendwie den Urlaub versauen oder jetzt irgendwie was weiß ich, schlechte Laune oder der Familie hier oder mit schlechte Laune, die Familie stressen oder so, weißt du, sondern habe einfach gesagt, okay, ich habe da wirklich irgendwie einen Griff ins Klo getan mit dem Radheckträger, weil ich da so ein mangelhaftes Teil bekommen habe und auf Teufel komm raus hätte ich da vielleicht das Fahrrad irgendwie noch reingekriegt, aber ich habe irgendwann gesagt, nee, dann cutte ich das, dann war's das. Es ist halt in erster Linie Familienurlaub und das geht erstmal vor. Mitteldistanz in Heilbronn, das war das wichtige Rennen. Das andere sollte, also Exterra sollte da einfach so ein kleiner Zusatz sein, den ich einfach mitnehme, weil er so auf dem Weg lag quasi mal. Ne? Ja, und dann habe ich mich einfach für die Familie entschieden und gegen den Wettkampf. Ich hätte jetzt einfach, weißt du, so, sag ich mal, so auf Teufel komm raus versucht, jetzt irgendwie Fahrrad mitzunehmen oder irgendwas noch versucht zu drehen mit dem Heckträger, aber dann habe ich gesagt, nee, ich lasse das mal. Ich will jetzt hier den Familienfrieden und beziehungsweise den Urlaub hier nicht jetzt irgendwie komplett jetzt irgendwie stören und jetzt, ja. Das ist so quasi so als noch ein Beispiel, wenn man sich das für die Familie und gegen den Wettkampf entscheidet, weil das war es dann auch irgendwie im Endeffekt. Ja. Aber ja. Man muss halt auch bedenken, dass der Urlaub, der war ja vorher geplant und das war ja eigentlich so, dass du gesagt hast, oh, der findet quasi an dem Wochenende statt, wo wir rübergehen. Ja, das war Zufall, dass ich das gefunden habe und mir gedacht habe, ich nehme es mit. Ja. Genau, und jetzt hat es halt nicht so geklappt, also es hat nicht einwandfrei geklappt, deswegen hast du das halt gesagt, so ist vorbei, dann halt kein Exterra fertig. Genau, das, genau, gesagt, genau. Vielleicht wäre es bei der Challenge schwieriger gewesen, wenn das dann... Ja, das ist natürlich was anderes, weil das war von Anfang an war das wichtigste Rennen im Jahr, das war mir halt so wichtig, nochmal eine Mitteldistanz zu machen und da habe ich schon versucht irgendwie, ne, weil da gab es auch so ein bisschen Probleme, aber da habe ich schon wirklich versucht, jetzt irgendwie alles zu drehen, um da jetzt da zu starten. Ja, gut, so viel dazu. Wir haben heute... Bevor wir weitergehen, ich muss nochmal zum Normen zurückkommen und zwar, bevor ich es vergesse, für die... Das Gewinnspiel. Genau. Ja, nicht, darauf wollte ich... Nicht Gewinnspiel, das ist ja eher dieses... der Norman hat mir einen Code zukommen lassen. Wenn jemand an dem Seminar dran teilnehmen will. Das werde ich natürlich auch hier in die Shownotes packen und auf die Facebook-Seite und sonst wo. Könnt ihr sehen, aber ich sage es auch hier schon mal im Podcast. Und zwar ist das, wo ihr genau das eingeben müsst, weiß ich selber gerade gar nicht. Ich habe es gar nicht recherchiert, aber es heißt Podcast 17. Also das werde ich nochmal einfügen. Und dann, ja, ich schaue noch mal, wo man das... Wo ist dieser Vortrag? Wo findet er statt? In Karlsruhe, ja. Okay. Also für alle, die aus Karlsruhe Gegend kommen, oder nutzt die Chance. Oder Bock auf das Seminar haben und da jetzt anreisen wollen. Nutzt die Chance. Also das anstatt von 179, 100 Euro, gell? Genau. Wie gesagt. So war das, ja. Aber wie gesagt, wir schreiben das alles nochmal. Ich packe das nochmal in die Shownotes und ich werde, bevor ich die Episode rausstelle, nochmal gucken, wie, wo man das eingeben und wird das halt auch dann auch nochmal in die Beschreibung mit reinpacken. Und dann ja, sollte das kein Problem sein. Ja. Und zur Not kann man auch, denke ich mal, Norm auch eine Mail schreiben mit dem Dings und dann wird er einen auch das auch noch erklären können. Ja. Gut. Ja, wie gesagt, heute ziemlich volle Sendung. Es war in letzter Zeit war wettkampftechnisch was los. Bei uns persönlich, beziehungsweise bei dir, wie auch jetzt so auf der internationalen Bühne. Ja, womit fangen wir an? Willst du mit Spartan Race anfangen oder? Ja, gut. Können wir machen. Okay. Machen wir das Hauptthema, machen wir als erstes. Also zumindest mein persönliches Hauptthema. Ja, was soll man dazu sagen? Es war das Spartan Race Ruhrgebiet. Das fand statt in Duisburg. Und ja, ich muss sagen, die Woche an sich, wenn ich mal ein bisschen weiter aushole, war schon ganz cool. Ich hatte ab Mittwoch Urlaub und wir sind nochmal in Phantasialand gefahren. Das war echt cool da. Haben mal die neue Achterbahn ausprobiert, die sehr, sehr cool ist. Sie ist sauschnell und ja, mit so zwei Beschleunigungen und so. Es hat echt saumäßig viel Spaß gemacht, mal wieder sowas zu machen. Und dann gibt es halt noch eine zweite neue Achterbahn. Die ist so ähnlich wie so eine Skischanze, gell? Du wirst erstmal rückwärts hochgefahren, dann wirst du losgelassen und dann fährst du so eine Runde und kommst quasi auf der Gegenseite, wo du losgefahren bist, an und fährst das Ganze rückwärts. Und ich habe danach voll Nackenschmerzen gehabt und ich dachte, oh mein Gott, wenn ich morgen einen steifen Nacken habe, weißt du, dann das noch bis zum Spartan Race so durchstehen muss, das wird ziemlich haarig, aber alles gut, ja, und dann sind wir am Freitag halt nach Duisburg gefahren, haben da übernachtet, haben nochmal da ein bisschen geguckt, wo wir morgen da hinfahren müssen, das war dann so 3 Kilometer vom Hotel entfernt und dann sind wir, das war so das einzige Manko, muss ich sagen, an dem Event, und zwar man konnte sich nicht vorher anmelden, man konnte nicht quasi schon Freitag hingehen und sagen, hier, ich hole schon meine Startunterlagen. Denn das Problem war halt, obwohl sie es ausgeschrieben hatten, man sollte 1,5 Stunden vorher da sein. Wir waren recht früh da. Mein Start war um 9:45 und ich bin um 9 Uhr sind wir da angekommen. Ja, und das war halt an der Regattabahn in Duisburg. Und wer sich da so ein bisschen auskennt, da ist ja auch das Stadion von MSV Duisburg genau daneben. Und das ist halt diese, so, ja, für die Regatta ein riesenlanger Wasserpark. Und da ist man halt auch meistens rumgelaufen. Ja, und wir sind dann dahin gelaufen vom Parkplatz, weil die Parkplätze sind ja super da. Also das muss man sagen, ist ja vom Stadion quasi aus. Du parkst ja am Stadion, läufst halt einmal ums Stadion quasi und dann ist man dort an der Anmeldung gewesen. Und so parkplatztechnisch war halt genug da. Und dann haben wir uns da angestellt, weil die Schlange war halt schon riesig. Ne? Es waren 4 Leute, es waren vier Schlangen, jeweils 2 Leute saßen da, die dich abgefertigt haben. Aber vor uns war eine Gruppe, die sich anscheinend gerade kennengelernt haben. Der eine war Holländer, glaube ich, oder so. Die haben erst Englisch gesprochen, dann später so ein bisschen Deutsch und er hat so gebrochen gekonnt. Und die sind ganz nach links gegangen und wir sind halt einfach stehen geblieben bei der Schlange ganz rechts. Und wir kamen richtig schnell voran und die standen immer noch ganz hinten an der Ecke. Ja, die haben echt ewig gebraucht, glaube ich, bis die da durch waren. Die Leute, die, was musste man machen? Du gehst hin, du hattest einen Vertrag. Ja, du musstest was ausdrucken, quasi so, dass wenn dir was passiert und solche Sachen, das musst du da schreiben und abgeben und dein Personalausweis musst du vorzeigen, dass du es bist halt. Und das haben die halt entgegengenommen, das wurde eingescannt, dann haben sie kurz mal deinen Namen überprüft, ob du es bist, und dann kriegst du eine Nummer, ein Stirnband mit deiner Nummer, dann kriegst du fürs Handgelenk so ein Band und noch so ein Chip, den du dir an den Fuß machst. Und die 3 Sachen werden halt eingescannt und das war's. Und ich frage mich, was da jetzt genau das Problem war, dass das jetzt bei den anderen Schlangen so lange gedauert hat. Also wir hatten echt Glück gehabt, dass wir ganz rechts stehen geblieben sind, weil das war echt die schnellste Schlange. Alle anderen, die standen halt ewig. Ja. Ich weiß nicht, ob die es noch nicht so gemacht haben oder so. Und, ja. das war halt meiner Meinung nach so ein bisschen das, ja, das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat. Wenn ich jetzt woanders gestanden hätte, hätte ich wahrscheinlich schon, ja, also ich glaube, ich habe da 20 Minuten gebraucht, die komplette Schlange, bis ich meine Unterlagen hatte. Dann musste ich nochmal ins Auto mich umziehen und ja, im Endeffekt war ich, ja, wieder so um 10 Uhr, musste erst mal gucken, wo der Start ist, weil der war ein bisschen weiter weg. Ja, und dann sind wir halt dahin. Haben doch mal so ein neues Hindernis ausprobiert, weil die stellen da immer Hindernisse hin. In Oberndorf war es halt der Herkules-Hoist und der Rope Climb. Da konntest du halt ausprobieren und dort war es so dieses Neue. Ich weiß leider jetzt gerade nicht, wie das heißt, aber das ist wie so eine Pyramide, sag ich es mal. So eine Spitze, ja. Also so zwei Karten aneinander legen, sag ich jetzt mal, ein bisschen größer halt. Und da gab es Griffe, wie beim Klettern. Da gab es Löcher und dann gab es Ketten. Ja, so ganz kleine Ketten, wo man halt seine Hand, gerade mal seine Hand, eine Hand dran befestigen kann, die waren nicht länger. Und die waren immer abwechselnd, immer ein Griff, ein Loch, eine Kette, ein Griff, ein Loch, eine Kette. Und dann, aber unten gab es nichts für die Füße. Ne? Also, ich habe das mal ausprobiert, aber ich habe es nur bis zur Hälfte geschafft, bin ich abgerutscht und das habe ich dann nochmal probiert und ich dachte, scheiße, also wenn das dann auf der Strecke gibt, dann muss ich Burpees machen, weil das, ja, dafür hat irgendwie meine Kraft oder meine Technik kam mir irgendwie nicht klar, das zu schaffen. Und das, ja, irgendwie hat es nicht geklappt. Aber ich hatte Glück und es gab es nicht bei dem Rennen. Ich weiß, das ist da bei Mosin oder wie das heißt, Mosin, da gab es... Mosin. Ach, keine Ahnung, wie das heißt. also beim Beast oder beim Ultra Beast, wenn man das macht, ich glaube, dann muss es auf jeden Fall machen. Das ist so ein Hindernis, das ist ziemlich neu und das... Ja, die lassen sich ja mal wieder was Neues einfallen. Aber gut, hier gibt es ja nichts zum Spoilern und so. Ich habe es natürlich, durchgestanden, das ganze Ding. Ich bin 160. geworden von 1275. Wie? 1100? 1275. 1200, okay. Naja, gut, dann ist doch schon, das ist stramm, ja. Das ist doch gute Platzierung. Eine Stunde 45 habe ich gebraucht, ja, und es waren circa 15 Kilometer, stand dann auf der Seite. Okay. Ja, ich habe auch mal beim Charles, habe ich mal geguckt, der das Ding natürlich dann gerockt hat und ihm war das anscheinend nicht schwer genug. Dann hat er halt auch gerade mal den Sprint auch noch mitgenommen und hat den auch noch mal gerockt. Ja, in welcher Zeit hat er denn super gemacht? Wie viel schneller war er? Super hat der Charles eine Stunde 14 und 50 Sekunden gebraucht. Und der zweite, der Chris Lemke, hat eine Stunde 15 und neun, also eine Stunde 16, fast eine Minute langsamer. Bei den Frauen hat Vanessa Gebhardt mit eine Stunde 33. Und die Astrid Vliegen ist mit eine Stunde 39 zweite geworden. Okay. Jetzt habe ich da mal eine Frage. Also, was würdest du sagen jetzt? Bist du, also erstens, bist du mit deinen Rennen zufrieden? Und zweitens, wo würdest du sagen, was war jetzt so deine Schwäche? Woran musstest du denn jetzt arbeiten? Da ich jetzt weiß, dass du da so ein bisschen Ambitionen hegst, was Spartan Race oder überhaupt Hindernisläufe angeht, was ist da so der Punkt, wo du sagst, okay, da muss ich nochmal ein bisschen dran arbeiten? Ich würde sagen, auf jeden Fall, wie der Charles auch sagte, mal ein bisschen klettern gehen oder bouldern gehen. Das denke ich mal. Also Griffkraft. Ja, das wird auf jeden Fall helfen, weil, ich bin schon zufrieden. Ich meine, im Endeffekt, wenn man so sieht, 160. von 1200 ungefähr. Jetzt insgesamt, ich weiß jetzt nicht gerade nicht, wie viele Frauen, wie viele Männer dabei waren. Also Frauen sind auch ordentlich, also das darf man nicht unterschätzen, da sind ordentlich welche dabei. Okay. Ich bin eigentlich relativ zufrieden. Beim Rennen werde ich noch ein paar Sachen dazu sagen. Bei einem Hindernis bin ich gescheitert und musste ich halt Burpees machen, wo ich eigentlich nicht damit gerechnet hatte, aber das hatte auch einen bestimmten Grund, aber dazu komme ich ja gleich. Und ansonsten, ich sag's mal so, wenn du mich jetzt fragst, wie war der im Vergleich zu dem zum Super in Oberndorf, kann man eigentlich ganz schlecht vergleichen, weil der ist halt wirklich, wie der Charles auch schon im Interview sagte, sehr flach. und schnell, ja. Und in Oberndorf läufst du ja nochmal das halbe Kitzbüheler Horn hoch und ja, dann gab es meiner Meinung nach auch ein paar schwerere Hindernisse als da jetzt. Dafür gibt es da halt andere Hindernisse. Also das ist schwer zu vergleichen. Ich sag mal so, wenn ich nächstes Jahr Bock habe und das nochmal laufe, dann könnte ich sagen, okay, ich bin schlechter oder besser geworden. Ne? Also so ein Spartan Race mit dem anderen zu vergleichen, ist halt echt schwierig. Na, das denke ich schon. Ne? Ich will das jetzt gar nicht mit Oberndorf vergleichen, weil das ist mir schon klar, dass das aufgrund der topografischen Verhältnisse da jetzt da viel, viel schwerer ist. Aber ich meine, so viel Auswahl hast du ja in Deutschland nicht. Also ich glaube, wenn du da so ein bisschen nächstes Jahr ambitionierter rangehen willst, dann ich glaube, bleibst dir nicht anders übrig, als jetzt dann nochmal zu starten. Es sei denn, du sagst, okay, ich mache jetzt mal die Xletics-Serie mit oder so, ja, aber. Ja, gut, wenn man sich da jetzt so ein bisschen noch mal drauf mehr spezialisiert. Gut, ich habe jetzt eigentlich nur dieses Rennen jetzt hier ins Auge gefasst gehabt und ja, wollte halt mal sehen, was ging. Und das, ja, das habe ich jetzt gemacht. Und ich bin von daher, wenn du mich so fragst, bin ich sehr zufrieden, dass ja, Okay, 160 ja, da das ist ist, doch okay. ist. Ich meine, weißt du, das ist ja immer noch so, dass man so nach dem Rennen schon so ziemlich genau weiß, so von wegen, ja, also das ist was, was ich auf jeden Fall nochmal, ne, wo ich auf jeden Fall nochmal was ich Verbesserungspotenzial habe, wo ich mich verbessern kann. Weißt du, deshalb frage ich, weil so langsam hast du ja schon so ein paar Spartans Race gemacht, beziehungsweise überhaupt so ein paar Hindernisläufe hast du schon hinter dir. Also ich glaube, so langsam kannst du jetzt auch sagen, ja, da und da muss ich jetzt ein bisschen besser werden. Ja, also ich, das ist halt auch ein bisschen schwierig. Dann, also ich sag mal, wenn man jetzt so ein kompletter Spartan-Athlet ist, ja, dann kann man das bestimmt auch besser bewältigen, weil wie schon gesagt, jedes ist ja unterschiedlich und da ist es ja halt eigentlich, wenn man mit gesundem Menschenverstand nicht so wie ich dran geht, dass man da halt öfter schwimmen muss. Ja. Ich kann ja schon mal vorwegnehmen, dass ich, Moment, ich habe mir das aufgeschrieben. Komm, wo ist denn? Viermal schwimmen musste. Und das Okay. nicht zu knapp. Also das und das mit Klamotten und mit Schuhen ist halt nicht so einfach wie jetzt mit Aber das gehört ja doch, das gehört doch dazu, zum Hindernisläufer, ja, aber dass du auf alles vorbereitet sein ja, musst. okay, das stimmt schon. Das, wenn du so ausdrückst, dann stimmt schon, da müsste man sich schon drauf vorbereiten. Aber ja, zum Beispiel in Oberndorf, da musste ich einmal schwimmen. Ja, also und das zum kleinen Bach da oben, auch auf dem halben Weg zum Kitzbüheler Horn, das ja, war halt ein bisschen anders als hier. Und das, ja, ich weiß nicht, ich habe erst mal bei dem ersten, was so ziemlich, glaube ich, das längste war sogar, das, glaube ich, war 250 Meter lang, habe ich irgendwo gelesen, dass da habe ich noch gedacht, ersparst du dir die Kräfte, ja. Gut, aber gut, wir können ja mal zum Rennen kommen, dann können wir ein Ja, paar dann Sachen weg. erzähl mal vom Rennen. Also gut, wie am Anfang, wie immer, musst du halt dieses Aufwärmprogramm mitmachen. Den Typen, der da rumschreit und den Leute ein bisschen motiviert, den müsste ich echt mal hier als Interviewpartner mal reinholen. Der kann uns bestimmt auch noch ein paar Hintergrundstories liefern. Auf jeden Fall, ja gut, hast du halt, ging es halt los und ich war, ja. Vielleicht da, vielleicht ein bisschen schlecht vorbereitet. Anstatt mich jetzt irgendwo ganz weit vorne zu platzieren, habe ich mich ja, so weit wie möglich nach vorne gekämpft. Ich bin halt ein bisschen später reingesprungen, weil ich dieses Aufwärmprogramm nicht mitmachen wollte. Ja, ja, ich habe da so mein eigenes Aufwärmprogramm vorher schon gemacht, ein bisschen eingelaufen und ein bisschen so die Hände lockern und so. Da brauche ich da nicht noch mitmachen. Das ist so ein bisschen Gaudi-mäßig dann. Ja, deswegen mache ich da halt. Ich habe das in Oberndorf gemacht einmal, aber das muss ich jetzt nicht jedes Mal mitmachen. Ja, ich habe da versucht, ein bisschen nach vorne zu kämpfen. Ja, dann ging es halt los. Und nach ungefähr 300 Metern, glaube ich, kamen schon die ersten Wände. Und was machst du, wenn du in einer Gruppe von circa 150 bis 200 Leuten startest? Dann stehst du erstmal. Das ist halt, da dachte ich, oh nein, scheiße, damit hätte ich eigentlich rechnen müssen. Naja gut, ich habe mich versucht, so, wo ich die Wand gesehen habe, noch ein bisschen weiter nach vorne zu kämpfen, habe nochmal ein bisschen Gas gegeben. Ja, ja, vielleicht stand ich so 10, 20 Sekunden, dann bin ich darüber und dann habe ich versucht, gerade ein bisschen abzusetzen, nicht, dass die Menge dann von hinten noch kommt. Dann kamen halt die nächsten Wände, wo man rüber muss und nach einer kleinen Brückenüberquerung lief man so in den Wald rein, dann lief man auf so Sportplätze, also die waren halt abgezäunt und man lief außerhalb davon vorbei und da waren halt schon die nächsten Hindernisse, wo man halt über die Wand, unter die Wand durch, mitten durch sozusagen. Ja, und dann die nächste war so eine schräge Wand. Die hat, glaube ich, so 60 Grad Schräge. Muss man halt hochklettern. Auf der anderen Seite lässt man sich halt runterrutschen. Und ich bin dann mit so einem Typen, den habe ich dann unterwegs ein bisschen kennengelernt, weil der lief von vorne weg, der lief mal dasselbe Tempo. Wir haben uns nach den Wänden haben uns quasi gefunden. Und ja, dann liefen wir zusammen. Und ich glaube leider nicht, dass es hört, aber es war der Alex. Und ja, wir haben uns dann so ein bisschen unterhalten. Und dann liefen wir auf die Slacklines zu. Ja, das sind ja mehrere in einer Reihe, so 4, 5 Stück. Und da vorne stand schon so ein Typ und der hat auf uns quasi gewartet. Und gesagt, komm, wir machen eine Kette. Und der guckt mich so an und sagt, darf man das? Ja, natürlich darf man das. Der Typ sagt, ja, ja, geht schon. Und dann haben wir das, haben wir so mit 3 Mann sind wir halt über die Slacklines drüber, wo viele halt, ja, wenn man jetzt sich so ein paar Videos bei YouTube gibt es auch, anschaut, dann sieht man, dass da halt viele Leute Burpees machen, weil die sich halt, weil die es alleine versuchen, ja, was man, entweder versucht man nach 2, 3 Schritten rüber zu springen oder man macht es halt in der Gruppe. Ne. Das auch bei den Bildern von vom Sportograf oder sowas siehst du halt oft, dass Leute da eine Kette bilden. Na gut, dann ging es halt weiter und wir blieben halt zusammen und haben uns dann ein bisschen unterhalten. Dann auch jeder sich, der hat gesagt, ja, machst du schon öfter? So, ich gesagt, ja, im Oberndorf ja, und so. Und dann sind wir halt in Stacheldraht, gab es dann da. Das war so ungefähr 200 Meter Stachel, also musst du durchkrabbeln. Und als nächstes kam schon das Schwimmen. Ja, und da sind wir halt, haben wir halt ein bisschen gebraucht. Ja. Ich habe halt versucht, meine Handschuhe habe ich erstmal im Mund genommen und habe also versucht, ein bisschen Brust zu schwimmen. Aber das ging dann nicht. Und irgendwann habe ich sie dann halt in die Hand wieder genommen und hab dann mal Rücken bin ich dann geschwommen. Dann bin ich ein bisschen gekrault und am Ende nochmal wieder Brust. Und ja, es war halt, ja, ich habe versucht, halt Kräfte zu sparen, weil als nächstes kamen halt schon die Monkey Bars. Ja, das man lief halt aus dem Wasser raus. Man hatte nasse Hände gehabt und läuft dann quasi auf die zu. Und muss ich dann halt dann dranhangeln und ich habe es quasi bis kurz vor die Klinge geschafft, es waren nur noch 2 Griffe und dann hatte ich mit der linken Hand den Griff und wollte mich gerade loslassen, in dem Moment bin ich halt abgerutscht, weil das war so nass, ja. Das war schon, ich hätte vorher schon 2-mal wäre ich beinahe abgeflogen, weil es so nass war und das, muss ich sagen, war vom Organisatorischen meiner Meinung nach nicht clever, ja. Also ich habe so viele Leute da gesehen, die sich an dem Heuballen, an dem Gras versucht, die Hände abzuwischen. Aber die Dinger waren einfach stellenweise voll nass. Ja, das eine hatten mir dann quasi, wo ich dann halt mich gerade rüberschwingen wollte zum letzten Griff, da bin ich halt abgerutscht. Ja, und dann das hat mich richtig geärgert, weil das war erstmal nicht eingeplant. Das war das nämlich, wo ich gefailt habe. Und zweitens, ich hätte es eigentlich geschafft. Also wirklich, das war kein Kraftproblem oder sowas. Ich war ja schon am Ende, ne, und ja, bin halt, ja, vielleicht durch Dummheit, vielleicht durch Fehlorganisation, weiß ich nicht. Ja, ist halt doof, wenn es nach dem Wasser so ein Hindernis kommt, wo man halt auch die Hände braucht. Also das, ja. Muss ich halt 30 Burpees machen. Und die habe ich halt durchgezogen, da war ich halt auch schon bisschen angepisst, sage ich jetzt mal, weil ich das halt, wie gesagt, wenn ich am Anfang irgendwie da gescheitert wäre oder in der Mitte, also man hat ja diese starren Streben, 4 Stück, und dann kommt man zu so einer länglichen, die bewegt sich aber als, ja, das habe ich alles ohne Probleme, ging das, ne? Und dann kommt man halt an die so aussehen wie der Spartanerhelm, ja. Und da, die waren halt alle komplett nass, ich weiß gar nicht warum, ne? Also da. Ja, gut, dann ging es weiter zum Hercules Hoist, das war ja das Ding, was der Charles meinte, dass das schwerer wäre, aber nee, keine Ahnung, ich glaube nicht, dass es schwerer war als jetzt in Oberndorf. Ich fand, glaube ich, sogar, dass in Oberndorf ein bisschen schwieriger, weil man vorher viel für die Hände machen musste. Man hatte so den Bucket Carry, wo man einen Eimer mit Stein füllen muss und um so einen Parcours laufen muss. Dann musste man einen Ziegelstein hinter sich herziehen. Und dann kam nämlich der Hercules Hoist in Oberndorf und das war da halt jetzt ein bisschen anders und ich hatte nur keine Probleme, das Ding hoch zu hieven. Ja, und dann ging es halt weiter, recht langen Laufweg. Übrigens da bei den Monkey Bars habe ich nämlich den Alex halt verloren, weil er hat es geschafft und ist dann weiter. Und dann habe ich ihn beim Schwimmen wieder getroffen, aber ja, gut. Dann kam halt eine Verpflegungsstelle und man musste quasi über die Radbahn auf die andere Seite schwimmen. Und da war er halt ein bisschen langsamer als ich. Und ich habe nochmal auf ihn gewartet, aber der war noch ein bisschen weiter weg. Da dachte ich, ja gut, vielleicht holt er mich noch ein. Und dann lief da halt auf der anderen Seite die Regattabahn weiter runter. Und man kam zu einem Baumstammkurs. Also man bekam einen Baumstamm, keine Ahnung, vielleicht 10 Kilo schwer oder so, und musste eine kleine Runde durch den Wald laufen. Ja. Das Einzige, was mich da halt ein bisschen behindert hat, waren so zwei, auf die ich später aufgelaufen bin. Weil ich muss ja sagen, ich habe alle Hindernisse, soweit es ging, bin ich immer gelaufen. Ich wollte da keine Zeit verlieren, und ja, da waren aber viele enge Bäume. Man läuft da wirklich durch Querfeld ein quasi, und da man folgt eigentlich nur so Spaten Band, sag ich mal, dass da irgendwo aufgehangen wird, und da weißt du ungefähr, dass du da durch musst, sozusagen wie beim Super G oder so. Was ich meine, da musst du halt quasi so deinen Weg folgen. Naja, auf jeden Fall habe ich die dann gleich überholt, und dann liefst du halt weiter, immer weiter die Regattabahn runter bis ans Ende, und kurz davor war nochmal die größte Wand, ich glaube, das ist diese 8-Inch-Wall oder wie die heißt, ich glaube, die so 2 Meter, 2,50 Meter, und da war eine Gruppe von 6 Leuten, ne? 4 Kerle und 2 Mädels, und die haben den Mädels drüber geholfen, dann haben sie sich gegenseitig geholfen, dann waren nur noch, ich habe gedacht, na gut, wenn der jetzt gleich weg ist, dann kann ich gleich durchspringen, aber dann stand er halt da noch und sag ich, komm, ich helfe dir. Und dann habe ich ihm geholfen, habe ihn rüber gehievt, habe dann Anlauf genommen, habe es dann halt selber quasi geschafft. Und in dem Moment sagt ein Kumpel zu ihm, ich war ja schon fast auf der halben Seite, also halb drüber, und sagte so, ja, willst du ihm nicht helfen? Dann dreht er sich rum, hat schon gesehen, dass ich halb drüber bin, und sagte, nee, der braucht keine Hilfe, und ist einfach weitergelaufen. Naja, gut, dann bin ich halt weiter runter bis zum Ende der Regattabahn. Und dort lief man dann halt am Wasser quasi wieder so in die Mitte der Regattabahn, also an dem Steg, sag ich mal, quasi wirklich da, wo das Ende ist, da lief man halt bis zur Mitte, und dann waren so Plastikdinger im Wasser. Und das, da musste man so einen Sack mit Sand oder was da drin war, musste man ins Wasser runterfallen lassen, und dem, bis er am Boden war, und den musste man dann wieder hochziehen. Und dann gab es das dritte Schwimmen. Und im Schwimmen, da kam so ein Kerl vorbeigekrault, ihr Meister, schwimm mal geradeaus. Und ich dachte, was bist du denn für ein Kerl? Weißt du, was will der denn von mir? So, naja, dann, der hat auch nicht wirklich großartig Vorsprung jetzt gewonnen. Wir kamen so ziemlich gleichzeitig aus dem Wasser. Ich habe dann beim Laufen gleich eingeholt und auch überholt. Und ja, dann lief man halt so einen kleinen Waldpfad. Dann ging es halt so wirklich in den Wald, und dann gab es so einen Trimm-Dich-Pfad oder so. Und dann kam man zu so einem Netz, ne, und das war so zwischen zwei Bäumen gespannt. Da musst du halt auf der einen Seite hoch und auf der anderen Seite runter. Und unten hingen halt schon Haufen Leute, so, ich glaube 5 Stück oder sowas, und die haben das Seil gespannt, sodass du leichter drüber gehen kannst. Ne. Und der Typ, der mir da schon Wasser so von der Seite angemacht hat, kam mal an, was machen die denn da? Sag ich, ja, die spannen das Netz, damit du leichter drüber kannst. Und die Leute, die drüber sind, die haben dann quasi für den Nächsten übernommen, dass der weitergehen kann. Ja. Erstmal hat der sich vorgedrängelt, der andere Typ. Ja. Der ist quasi an mir vorbei, damit er schneller drüber kann. Und dann ist er einfach weggelaufen. Was bist du denn für ein? Das ist kein Spartaner-Verhalten, was du hier an den Tag legst. Naja, ich habe das dann halt gehalten, bis der Nächste drüber war. Er hat mich abgelöst. Gut, das hat jetzt ein bisschen Zeit gekostet, sag ich mal, vielleicht 2 Minuten oder so, bis mich einer abgelöst hat. Aber gut, das nimmt man dann halt im Kauf, wenn man selber schon geholfen bekommt. Das, ja, meiner Meinung nach macht man sowas. Na gut, dann lief man halt weiter in den Wald rein und kam dann irgendwann wieder an der Regattabahn raus. Also war es dann quasi wieder auf der anderen Seite vom Wasser und lief es dann wieder runter, bis so halt. Und da habe ich den Typen wieder gesehen. Und ich dachte, dich hole ich noch. Und dann liefst du wieder irgendwann rechts rein in den Wald. Und dann kam man auf so einen Aschenplatz raus. Und da war so ein Gerüst. Ja, das hatte so eine leichte Schräge. Und da musste man sich rückwärts dranhängen. Und quasi von einer Sprosse, ich glaube, das waren 8 Sprossen, immer von einer Sprosse zur anderen bis hinten zur Klingel. Weißt du ungefähr, wie ich meine? Mhm. Okay, ja, und dann lief man halt wieder in den Wald. Und da habe ich gesehen, da hat sich irgendein Mädel hat sich da anscheinend, ist einfach abgestürzt oder so, weiß ich nicht, obwohl da halt Heu war oder so. Da standen halt zwei Helfer bei ihr, so, ja, nee, beweg dich nicht und so, der Notarzt kommt gleich. Dann habe ich dann noch irgendwann gehört im Wald. Und ja, da, also der muss dann, entweder muss da wirklich was passiert sein oder die haben halt gesagt, wir gehen auf Nummer sicher und haben da halt den Notarzt gerufen. Ja, das war so das Einzige, was ich so mitbekommen habe. Ja, und dann ging es halt weiter zu den Kettenkurs. Dann kam man wieder auf so einen Sportplatz, und da gab es einige Sportplätze anscheinend, aber wieder so einen Aschenplatz und mit einer 400-Meter-Bahn. Dann musste man sich eine Kette schnappen und dann ging es halt einmal um das Ding rum. Und da war ich halt bei dem Typen, der mich so voll angemacht hat vorher, der mir halt was gesagt hat, sage ich jetzt mal so. Er war kurz vor mir und ich habe mal die Kette genommen und bin gelaufen. Er hat gesehen, dass ich gelaufen bin, ist er halt auch ein Stück gelaufen, aber ich habe dann irgendwann, keine Ahnung, ich habe da jede Menge Leute überholt. Also die sind ja alle gegangen und ich habe halt wirklich versucht, so ernst, wie ich es halt nehmen wollte, zu nehmen und mich nicht irgendwie zu erholen oder zu schonen, sondern wirklich Gas zu geben und alles rauszuhauen. Ja, und da habe ich halt die ganz schnell absolvieren können und dann lief man halt aus dem Stadion raus, und so einmal links, rechts, und dann kam schon das Kletterseil, was man halt hochklettern muss. Ich bin dann gleich halt durch, habe eins gefunden, bin dann halt schnell hoch, habe meine Technik, habe ich dann Gott sei Dank schnell gefunden, wie es auch beim letzten Mal geklappt hatte in Oberndorf, und ja, dann halt die Klingel betätigen können und dann ging es halt weiter. Wo da auch schon viele beim Burpee machen da dran waren. Ja, und dann ging es eigentlich schon wieder zum nächsten Schwimmen. Ja, jetzt habe ich gerade gesehen, ich habe mich sogar verschrieben, ich habe zweimal, viermal schwimmen, also es waren sogar fünfmal schwimmen. Ja, es war das vierte Mal schwimmen, dann musste man, das war dann so ein langer Laufkurs, sage ich jetzt mal, und man musste halt, man kam halt quasi da wieder raus, wo man das zweite Mal schwimmen, wo auch die Verpflegung war. Da musste man halt wieder ins Wasser und auf die andere Seite, und dann anstatt wieder die Regattabahn runter, lief man halt geradeaus weiter und durch so einen kleinen Seitenbach, sage ich jetzt mal, nochmal durch warten, und auf der anderen Seite ging es halt zum Sandbag Carry. Auch da habe ich mir gleich das Ding gepackt und bin losgelaufen, bin nicht gegangen, habe auch wieder jede Menge Leute halt überholt, und die einzige Stelle war halt ein bisschen, die einzig knifflige Stelle war halt, wo man dann halt so einen Abhang quasi runterspringen musste. Der war einfach zu hoch, um runter zu gehen. Also man musste schon wirklich springen. Da habe ich das Ding halt runtergeworfen, bin halt in der gesprungen. Und dann unten halt weiter. Und auf der anderen Seite liefst du dann halt so ein Netz, war dann so ein Seil, war dann halt gespannt. Und da musste man halt wieder hoch. Man konnte sich da halt ein bisschen festhalten. Ja, und dann war die Runde auch schon vorbei. Und ja, dann. Und das nächste Hindernis war dann der Stein. Ja. Dann kriegst du so einen riesen Ball aus Stein und läufst einfach mal runter, machst 5 Burpees, packst dir den Stein wieder und läufst wieder hoch. Und dann ist vorbei und dann liefst du quasi wieder zurück Richtung Ziel. Bist du natürlich aber dann auch auf der anderen Seite der Regattabahn, also das fünfte Mal schwimmen dann. Okay. Und hinterher sagte mir meine Freundin, sie hat mich da schon gesehen, weil ich da wie ein Häufchen Elend stand, ja? Weil ich, sie hat das schon gesehen, wenn du auf irgendwas keinen Bock hast, dann stehst du da wie ein Häufchen Elend immer. Da wusste sie genau, dass ich das war. Ohne Scheiß, ich hatte so keinen Bock nochmal ins Wasser. Ich habe gedacht, so, jetzt läufst du dann halt Richtung Sperrwurf, weil da war dann halt der Sperrwurf. Läufst du da Richtung Sperrwurf und dann, das war's dann sozusagen. Und dann ist wieder ins Wasser und oh nein, kein Bock. Naja, auf jeden Fall halt wieder ins Wasser. Das war dann halt auch so die Hälfte der Regattabahn, musste man halt wieder rüberschwimmen. Und dann schnappte man sich so ein kleines Band. Man kennt das ja bestimmt auch, wenn man jetzt die Nationalmannschaft schon mal trainiert hat. Die haben es halt um die Knöchel, so ein kleines Band. Und mussten wir halt immer so über Hindernisse hüpfen. Da waren so Baumstämme, mal zwei aufeinander gestapelt, mal drei, mal einer. Da musste man halt so einen kleinen Parcours drüber hüpfen. Ja. Ja, und dann kam schon der besagte Sperrwurf. wo ich, muss ich sagen, auch durch meinen ganzen ständig gelaufe und hier Ketten und so und den Sandbag Carry auf den Schultern, und ich hatte auch da keine Kraft mehr und ich habe das Ding geworfen und ich dachte, oh, sieht gut aus, aber dann hat er so schnell an Schwung verloren, dass er unten gegen das Holz, also das ist ja so ein Heuballen und unten ist, der steht ja auf so einem Holz, wie so ein Gemälde, sag ich jetzt mal, die stehen ja auf diesen Holzdingern und genau gegen das Ding ist es geprallt und einfach ab und einfach nach unten nicht. Ach nee. Und halt 30 Burpees, aber die habe ich eingeplant gehabt. Das ist so ein Ding, ja, der Charles musste beim Super auch dort Burpees machen. Also das ist so ein Ding, das kann man schaffen, mit Glück muss man nicht. Also das, da gibt es keine Garantie, das zu schaffen. Ja, ja, die hast du, glaube ich, sowieso nicht bei Sperrwurf. Ne? Das sind, ja, glaube ich, so... Das ist, glaube ich, so das, wo du am meisten, oder wo die meisten halt, glaube ich, Burpees machen. Ist, ja, man kann da schon mal einplanen, eventuell da die Burpees machen. Also alles andere, meiner Meinung nach, mit genügend Training, auch jetzt Griffkraft und solche Sachen, kann man auf jeden Fall alles schaffen, aber beim Schwerwurf braucht man halt auch das nötige Glück, beziehungsweise vielleicht auch Können, wenn man halt die Möglichkeit hat, das gescheit zu trainieren. Ne? Also zum Beispiel, vielleicht ein kleiner Tipp an jeden, der mal einen Spaten machen will. Meine Freundin hat mir gesagt, weil da war das Stadion, beziehungsweise der Anfang, wo die Gatterbahn starten, und da waren halt auch Sitze. Da konnten die Leute saßen da und haben dir quasi zugeguckt. Und da war meine Freundin halt auch. Und die saß halt schon ein bisschen länger da, hat sie gesagt. Und die hat gesagt, es haben viele den Fehler gemacht, weil das Ding hängt ja an der Schnur. Ja. Die Schnur muss hinter das Gitter. Ja. Weil entweder kann sein, dass du auf der Schnur stehst, das ist manchen passiert. Es kann sein, dass du, dass die Schnur allein, dass sie durch die an dem Gitter lang schrappt, einfach am Schwung verliert. Und also ich habe das schon bei meinem allerersten Sperrwurf gemerkt, dass wenn ich das Ding nicht hinter dem Gitter ist, dann wird das schief gehen und deswegen immer das Seil nehmen, das er an dem Sperr hängt, und drüber über das Gitter und dann werfen. Ja, aber gut, wen erzähle ich was, ich habe es selber nicht geschafft. und dann war es eigentlich dann, ja. Dann gab es noch so 2, 3 Kletterhindernisse, dann gibt es ja dieses Riesenteil, wo auch so aus, ich weiß nicht, aus Containern, ja, da muss man hochklettern, das sind so 2 Container aufeinander, da muss man, das sind so Balken über den, also 2 Container, auf der anderen Seite 2 Container und so Balken, und da ist halt ein Netz drüber gespannt und da musst du halt rüber. Ne? Und da hat auch die eine, die da oben stand, die hat dann so Angst gehabt vor der Höhe, dass sie gesagt hat, nee, ich gehe wieder runter. Und die war schon halb drauf und ist dann wieder runter und ist auf der anderen Seite runtergeklettert. Und dann hat ihre Freundin gesagt, ja komm, ich helfe dir bei den Burpees. Weil das geht ja auch. Du kannst dir, wenn du mit jemandem, wenn du jetzt nicht bei der Elite startest, kannst du dir ja die Burpees teilen. Ja, okay. Und übrigens den Typen, der da weggelaufen ist und mir halt das eine Mal so von der Seite kam, der auf der Strecke zur zweiten Verpflegung, bevor wir das vierte Mal rüberschwimmen mussten, da haben wir da bin ich auf ihn aufgelaufen und dann, ach du schon wieder, wir haben uns ja heute schon öfters gesehen, sag ich, ja, und dann haben wir uns ganz kurz ein bisschen unterhalten und dann haben wir gedacht, na gut, verkehrt ist er nicht, aber gut, was er so treibt, fand ich jetzt auch nicht gut. Dazu habe ich gleich eine Frage. Okay. Naja, auf jeden Fall haben wir uns da auch ein bisschen aneinander gerieben, sage ich jetzt mal. Ja, ich habe schon gemerkt, er wollte mich nicht vorbeilassen und ich wollte ihn auch nicht jetzt wegziehen lassen. Also wir haben uns da ein bisschen noch. Aber fand ich auch in dem Moment ganz gut. Ja, und dann beim Schwimmen habe ich ihn irgendwann eingeholt und überholt, und ich habe ihn dann irgendwann bei dem, wo, also ich musste ja die 5 Burpees, nachdem ich die Kugel runtergeschleppt habe, machen, und dann läufst du quasi einmal in so einer Kehre und läufst wieder dran vorbei, und da hat er gerade die 5 Burpees, weil an den Leuten läufst du dann halt vorbei, und da hat er halt die 5 Burpees gemacht, aber gut, dann habe ich ihn halt auch nicht mehr gesehen. Und den Alex habe ich leider auch nicht mehr gesehen, den habe ich nochmal am Ziel, da standen wir noch ein bisschen, aber ich wusste halt nicht, wie lange er jetzt noch braucht, und dann irgendwann wollten wir auch wieder fahren. Ja, und ja, wie gesagt, dann, das war es eigentlich schon. Man lief dann halt noch über diese, da ist halt auch so eine schräge Wand mit so Seilen, und da fließt Wasser runter, ja, da musst du halt noch hoch, auf der anderen Seite runter, und dann kommt der Fire Jump, und dann gibt es immer schöne Bilder, und ja, das war's dann. Das war mein schöner Spartan Race. Hat Spaß gemacht. Wie gesagt, jetzt im Nachhinein bin ich schon zufrieden. Und ja, du hattest eine Frage? Ja, und zwar der Typ. Ne, der hörte sich erstmal so an, als wäre da so ein Kotzbrocken, ne, der irgendwie da so mit blöden Sprüchen daherkommt. Da habe ich also, mich jetzt währenddessen, wo du jetzt halt erzählt hast, habe ich mich jetzt gefragt, gerade das mit dem Seil, ne, wo die Leute das unspannt haben. Ist das unsportlich? Ist das nicht unsportlich? Ich meine, ich habe jetzt noch kein Hindernisrennen gemacht. Ich habe da keine Erfahrung. Aber die Frage ist halt, wenn das jemand schon sehr ambitioniert macht, aber es scheint so, als ob der da jetzt schon irgendwie bei Läufen Probleme hatte, hier und da mal Probleme hatte. Aber wenn du jetzt sagst, im Rahmen deiner Möglichkeiten will ich das wirklich, wirklich so schnell durchziehen, wie es geht, weil du kannst da richtig viel Zeit liegen lassen, ne, wenn du jetzt irgendwie anderen hilfst. Das hört sich jetzt alles ziemlich bescheuert an, ne? Aber ich meine, weißt du, beim Laufen versuchst du auch, ne? Da ballerst du dir deine Seele aus dem Leib, ne? Ich sag jetzt mal beim 10-Kilometer-Lauf oder so, ne? Und da wird auch irgendwie in die Hacken gelaufen oder so. ich weiß nicht, entweder ist die Mentalität beim Hindernisrennen irgendwie andere. Ich kann es schwer beurteilen, deshalb die Frage, hat er sich wirklich wie ein Arsch verhalten? Gut, die Sprüche, das ist halt das eine, aber jetzt, dass er halt da so weiterläuft und nicht mithilft, wäre halt die Frage, ob das jetzt halt, sage ich mal, in Anführungsstrichen unsportlich ist, ne, weil es andere machen, oder halt eben nicht, weil er halt eben da jetzt irgendwie so das die schnellstmögliche Zeit rausholen will. Ist das was jeder so für sich wissen muss, oder ist das irgendwie so ungeschriebenes Gesetz, dass man das macht? Das wäre die Frage. Ja, es ist sehr schwer zu beantworten, finde ich, weil, ja, wie du sagst, kommt darauf an, was du erreichen willst. Ja, wenn du jetzt wirklich alles raushauen willst, theoretisch kannst du dich ja auch für die Elite anmelden, da darf das gar nicht passieren. Ja, du darfst von niemandem Hilfe annehmen, sonst musst du halt Burpees machen. Und gut, wenn du es jetzt so ein bisschen just for fun machst, dann sind dann halt unten, hängen dann halt Leute und spannen das Seil. Ja, das ich persönlich jetzt nicht gebraucht, und wenn da jetzt, keine Ahnung, keiner gewesen wäre, hätte ich es auch ohne bestimmt geschafft, ohne darunter zu fallen. Es ist halt dann ein bisschen unstabiler, weil in Oberndorf musste ich das halt auch machen und da war halt keiner. Da bin ich ja halt auch rübergekommen, und oben ist ja schon so ein Stahlseil, ja, so ist es halt nicht, aber da der Weg hoch ist. Aber ich meine, im Prinzip sind die Hindernisse so gebaut, dass du die alleine schaffen kannst. Sonst würden die Elite-Leute das auch nicht schaffen. Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal. Ja. So wie du das jetzt erzählst, dann wäre halt so die logische Folgerung, dass jemand, der das jetzt wirklich irgendwie so ernsthaft angehen will und sagt, hier, ich will jetzt so das Bestmögliche für mich rausholen, muss ich fürs Elite-Rennen anmelden. Ja, genau. Also eigentlich schon. Da kann ich auch noch mal kurz was zu sagen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe, ich wollte halt wissen, was für eine Zeit der Charles gelaufen hat, und da stand halt noch nicht da, aber man konnte die Ergebnisse sehen. Dann habe ich halt immer auf Zeit gemacht, und da sind halt der Schnellste oben, und das waren 10 Leute, die schneller waren als der Charles. Aber die haben alle halt nicht gewonnen, weil die nicht bei der Elite sich angemeldet haben. Also ich könnte sogar schneller sein als der Charles, aber ich würde nicht gewinnen, weil du kannst nicht sagen, er hatte keine Hilfe, was ich meine. Du kannst nicht sagen. Verstehe ich. Also ich bin mir nicht sicher, ob es immer noch so war, aber der Typ, der als erstes da stand, hatte 54 Minuten gehabt. Der war auf Platz 1. Und der Zweite? Dann müsste ich jetzt nochmal gucken. Nee, okay, weil das wäre die Frage. Also wenn er 54 Minuten geschafft hat, alleine, dann musste er quasi gewinnen, wenn er jetzt keine Hilfe hatte. Aber gut, das weiß hat er jetzt hat er jetzt nur nicht gewonnen, weil er nicht im Elite-Rennen war, oder warum hat er nicht gewonnen, genau, wenn er 54? Ja, eigentlich schon. Also das, wenn du da das bei ist denen, ja mega ärgerlich. Ja, eigentlich schon. Gell? Wenn du bei denen auf der Seite gehst, dann kannst du halt sehen, dass bei ihm steht halt Elite No, und dann kommt der Charles, sag ich mal, auf Platz 10 stand er da, wo ich geguckt hatte, und da stand Elite Yes, und da hat er halt gewonnen. Aber ich sag mal so, du musst halt in diesen Elite-Pack drin sein, um, sag ich mal, gewinnen zu können. Ne? Du kannst ja, Also da wirst du ja schon auf dich geachtet, wenn du im Elite bist, ja, dass du deinen Burpees richtig machst. Starten die vor dem eigentlichen Feld, ja, irgendwie mit einem Zeitvorsprung? Die starten als allererstes und eine halbe Stunde später kommen dann halt erst die ersten Wellen. Ja. Also der Charles, okay, hätte ja gerne vor dem Start nochmal ihm hier alles Gute gewünscht und so, aber da ich mich halt noch anmelden musste und so, und da war der schon unterwegs, da stand ich in der Schlange noch. Ja. Also das, Und ist das jetzt nichts für dich, mal im Elite-Rennen zu starten? Oh doch, bestimmt. Also hätte ich auch schon auf jeden Fall Lust, da mal mitzumachen. Aber da will ich, also ich habe sogar gesehen, dass bei mir, dass ich glaube ich das war eine Frau, die war bei der Elite dabei, aber war langsamer als ich. Okay. Ja, interessant. Ich meine, ist ja natürlich ein ganz anderes Format jetzt als das, was wir so aus Laufen, Triathlon und den Sportarten kennen, weil das ist schon irgendwie, ne, das ist ja schon so ein bisschen schräg, ne? So der Zehnte ist im Endeffekt dann der Gewinner, nur weil er das Elitefeld angegeben hat. Aber wenn der Erste, der das 54 Minuten geschafft hat, es ohne fremde Hilfe geschafft hat, dann hätte ich mich aber echt mega geärgert, dass ich jetzt das Häkchen nicht unter Elite gemacht hätte. Das ist dann schon ziemlich bitter. Also, na gut, man weiß es ja nicht, ob der da jetzt irgendwie Hilfe hatte, ob die anderen auch in dem Bereich, irgendwie der Zweite, Dritte da jetzt in dem Bereich gelaufen sind. Kann natürlich sein, dass da jetzt irgendwie sich ein paar Leute zusammengeschlossen haben und gesagt haben, so, wir ziehen das Ding jetzt mal richtig durch. Aber es ist schon ein bisschen was anderes. Ja, wie gesagt, ja, cool. Ich habe leider nicht... ich habe das gesehen an dem Tag, beziehungsweise einen Tag danach, aber ich gucke jetzt auch. Nee, ist ja nicht schlimm. Okay, ist ja schon so interessant genug. Wir können das ja mal verfolgen. Steht so als nächste Frage, steht für dich Hindernisläufe technisch irgendwas noch an dieses Jahr? Ja, ich weiß nicht, jetzt hast du mir so ein bisschen vorweggenommen, was ich mal fragen wollte, ob du nicht vielleicht Bock hättest, mit mir eins zu machen, und zwar den Strong Viking in Frankfurt. Dieses Jahr geht da nichts mehr. Also da habe ich ja, das weißt du glaube ich mittlerweile auch, da habe ich schon andere Pläne, die mich da schon so ziemlich in Anspruch nehmen. Da musste ich jetzt mein Training komplett umstellen und das passt mir nicht so in den Kram. Also dieses Jahr wird bei mir mit Hindernissen nichts. Ne? Ja, weil wenn da jetzt vielleicht hätte mitgemacht, dann hätte ich ja gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Okay, aber ansonsten müsst du da jetzt nicht mitmachen. Ja, nee, alleine irgendwie nicht so. Würde ich jetzt eher so ein bisschen, ja, just for fun machen und mit jemandem. Ich kann dir das mal anbieten, dass ich den mal da begleite oder so, wenn es jetzt irgendwie passt. Aber jetzt du mitmachst. Ich bin da halt so, ich meine, da kennst du mich ja, ich bin da halt so, ich will da versuchen, da jetzt irgendwie das Training komplett darauf einzustellen und da jetzt versuchen, irgendwie da jetzt ein bisschen was zu reißen oder so. das wäre, glaube ich, nicht so gut. Ja, nee, wäre das halt was für dich gewesen und gesagt, ja, ich will mal was machen, einfach nur mal auszuprobieren, wie es ist, dann hätten wir das halt machen können, wie gesagt, halt in Frankfurt. Das Strong Viking, aber weiß ich nicht. Vielleicht, wenn es mich überkommt, aber auf jeden Fall steht ja bei mir, dass der Koblenzer Marathon und der... Der ist ja jetzt bald, oder? Am 3.9. ist der. Und, okay. Der Florenz-Marathon auf jeden Fall. Und der ist ja dann halt am 25.11. Und dazwischen, ja, weiß ich nicht. Vielleicht, wenn es mich nur überkommt, dann mache ich das nochmal. Also ansonsten ist dein Training schon so ziemlich auf Marathons ausgerichtet. Ja, wie gesagt, du willst ja, da kommen wir dann auch noch drauf, den Vogelsberger Trail machen. Und da hätte ich vielleicht noch Lust mitzumachen. Aber, ja, keine Ahnung. Nochmal, um auf das, was wir gerade nochmal besprochen haben, zurückzukommen. Wie gesagt, ich finde die jetzt nicht und ich meine, das wäre hier gewesen. Kann sein, dass das irgendwie vielleicht ein Fehler war oder dass der Chip irgendwas nicht ausgelöst hat, weißt du? Deswegen waren die schneller oder sowas. Wie gesagt, kann sein, dass es vorher mal ein Fehler war und jetzt haben sie es wieder berichtigt, dass die Leute ja, jetzt ist der Charles auf jeden Fall vorne und die, ich finde die gar nicht, wo die jetzt 54 Minuten gelaufen sind, der eine Typ. Ja, schade. Ich hätte das gerne mal. Vielleicht ist er einfach den 15er gelaufen, vielleicht hat er die Hindernisse ausgelassen. Ja, kann sein. So von der Zeit hier würde das passen. Ja, kann natürlich auch sein. Ich weiß nicht, was passiert ist. Vielleicht ja, irgendwie ein Fehler von der Seite oder irgendwie der Chip hat irgendwas nicht richtig genommen, die wurden disqualifiziert, sonst sowas, weißt du, da. Vielleicht hat er auch abgekürzt, also da hätte man auf jeden Fall locker ganz schnell abkürzen können. Da waren nirgendwo Matten, noch einmal gab es eine Matte, und zwar nach dem Sandbag Carry und den Stein, den man halt rumschleppen muss, da gab es glaube ich nochmal eine Zeitnahme, aber sonst nirgendwo. Ja. Und ich hätte gedacht, ey, du hättest einfach ins Wasser springen können, geradeaus bis zur Verlegung wieder rüber und dann genau beim ersten Mal schon, wo man rüber geschwommen ist, nach der Verpflegung, da fragte der Typ mich erste oder zweite Runde. Ich hätte auch zweite Runde sein können. Ja. Das hat keinen gestört und hätte mich da mal eine halbe Stunde hingelegt, bis dann irgendeiner, bis ich dann, oh, jetzt genug Zeit vergangen und jetzt mache ich mir weiter. Aber wie gesagt, das ja, muss ja jeden selber wissen, wie er da, was er da macht. Naja, also wenn man bescheißen will, dann findet man immer irgendwie einen Weg zu bescheißen. Aber das ist ja nicht der Sinn der Sache. Gut, ich würde sagen, wir gehen mal weiter im Programm, gell? Weil das, ja, wir haben ja noch so ein paar Themen. Genau. Bisschen, was haben wir noch? Ich würde sagen, wir machen mal Challenge versus Ironman. Warte mal, bevor wir dazu kommen, ich würde gerne mal die Mail von Sebastian erstmal besprechen, weil unsere Zuhörer sind mir ein bisschen wichtiger wie Profis. und zwar das Sebastian, ein Zuhörer von uns, mit dem haben wir so ein bisschen hin und her gemailt, der hat uns eine Mail geschickt Kannst du schwimmen Episode, glaube ich. Ja. Da hat er so ein bisschen so von seinem Training erzählt und da hat er erwähnt, dass er den Rotsee-Triathlon mitmachen will. Ein Rotsee-Triathlon stand früher bei mir immer auf der Liste, gehört wirklich mit zu den beliebtesten Triathlons in Deutschland, findet auch in dem, ja, wie der Name schon sagt, Rot, Landkreis Rot, wo auch die Challenge stattfindet. Wie gesagt, das ist auf jeden Fall ein Triathlon, was mich immer interessiert hat, schon Anfang 2000 hatte ich immer wieder mal da jetzt irgendwie von gehört, immer Bock gehabt, mal jetzt auch mal was Kürzeres da in Landkreis Rot zu machen. Gut, der Sebastian hat den jetzt gemacht und ich lese mal kurz mal die Mail vor, die er uns geschickt hat. Hi, der Rotsee-Triathlon ist wirklich eine super Veranstaltung und bestens organisiert. Ich kenne zwar nur eine Triathlon-Veranstaltung, aber ich kann durchaus bestätigen, dass er so beliebt ist. Natürlich bekommt ihr den Bericht zum Triathlon. Ein Wettkampf mit Problem, aber viel Spaß und doch eine für mich sehr ordentliche Zeit. Ein Triathlon ist oft mit Problemen verbunden. Schön zu wissen, dass es nicht nur mir diese Saison so geht, wenn man das so sagen kann. Der Sebastian hatte einige Probleme, vor allem mit seinem Fahrrad. Wir werden auf jeden Fall mal seine Seite likethewind.de bei uns in die Shownotes reinstellen. Da kann man sich nochmal ausführlich einen ganzen Bericht dazu durchlesen. Ich würde das gerne mal etwas schneller mal durchgehen. Also sehr, sehr kurzweiliger Bericht, sehr, sehr spannend zu lesen, finde ich. Und wie gesagt, schon vor dem Wettkampf hatte schon so mit einigen Problemen zu kämpfen gehabt. Und zwar gerade so mit dem Fahrrad, so wie ich das verstehe, der kriegt da von irgendeinem Freund, Bekannten von einem Radshop, kriegt er ein Fahrrad ausgeliehen, mit dem er schon die letzten Jahre auch irgendwie unterwegs war, sollte was Gutes gewesen sein, aber an dem Tag war das nicht möglich, an dem Wettkampftag. Das Rad wurde jetzt irgendwie für jemand anderes gebraucht und erst ein paar Stunden vor Rennbeginn hatte ein anderes, ein Ersatzrad von dem Freund bekommen, mit dem er nur eine ganz kleine Runde um den Block drehen konnte. Natürlich alles andere als optimal, aber ich sag mal besser als nichts. Hätte ich auf jeden Fall auch genommen, auf jeden Fall. Dann hat er auch ein bisschen Probleme mit den Schuhen gehabt. Er hat jetzt in seine Wettkampfschuhe wollte die Schnellschnürung reintun, ne, die man so bei Triathlons so diese, ich nehme an, er meint die Gummischnürsenkel, wo man einfach so schnell reinschlüpfen kann, oder jetzt die Schuhe zuzubinden. Und irgendwie sind die Zunge mit in den Schuh immer reingerutscht. Und konnte da jetzt irgendwie nichts dagegen machen. Also hatte sich entschieden, irgendwie seine Schuhe von irgendwie 2015, also schon etwas älteres Modell, mitzunehmen. Ja, mit denen hat das dann geklappt, wohl mit der Zunge. Ja, zum Wettkampf selbst. Der Sebastian wollte irgendwie einen Schwimmkurs absolvieren, beziehungsweise ist dabei, einen zu machen. Hat sich dann aber irgendwie entschieden, bei dem Wettkampf selbst Brust zu schwimmen. Also ich musste jetzt auf jeden Fall nochmal dazu erwähnen, dass das jetzt eine Sprintdistanz war. Da waren es 750 Meter zu schwimmen. Und die hat er in 17 Minuten durchgezogen. Finde ich eine sehr, sehr gute Zeit, auf jeden Fall. Und ja, beim Radfahren gab es eigentlich, ja, jetzt außer jetzt viel Gegenwind, Seitenwind, den so ein bisschen zu schaffen machte, auf den vier Runden, die zu fahren waren, jetzt irgendwie keine größeren Probleme. Einen kleinen Sturz von einem Fahrer, der ihn überholen wollte. Den hat er noch mitbekommen, aber da ging wohl auch alles glimpflich ab. Ja. Beim Laufen selbst, ja, da ist er sehr zufrieden. Ich glaube, der Sebastian, der kommt ja auch vom Laufen ursprünglich, macht ja hauptsächlich auch Laufwettkämpfe. Da ist er ganz gut dabei. Und schlussendlich kam er nach 1 Stunde 19 und 4 Minuten, ja, in einer sehr, sehr guten Zeit. Schwimmen, wie gesagt, 17:30, 1 Stunde, knapp unter 2 Minuten für den ersten Wechsel, dann die 20 Kilometer in 37 Minuten, dann nochmal 1 Minute für den Wechsel und dann nochmal 21 Minuten fürs Laufen. Wie gesagt, 1 Stunde 19, 4 Sekunden. Hut ab, richtig coole Zeit. Platz 40 von 159 Gesamt und Fünfter in der Altersklasse. Top. Auf jeden Fall Richtig gut Respekt. gemacht. Aber richtig Ja. gute Laufzeit, also das ist saugut. Ja, wie gesagt, Sebastian kommt vom Laufen, da ist er ja ganz gut dabei. Und ja, richtig cool. Nach dem Macht auf jeden Radfahren. Fall. Ja, macht auf jeden Fall Bock aufs Meer. Was mich halt interessieren würde, wäre, ob die Radstrecke irgendwie auch über die Strecke von Challenge Road, von dem Wettkampf irgendwie so die überschneidet, oder ob da jetzt irgendwie Stücke mitgenommen werden. Da habe ich jetzt irgendwie nichts rauslesen können. Ja, das würde mich mal interessieren. Aber ansonsten, ja, nochmal vielen Dank fürs Bericht und für die Mail. Ja, cooler Wettkampf, gut gemacht. Ja, auf jeden Fall Dankeschön auch von meiner Seite und wir nehmen sehr gerne eure Berichte auch gerne hier mit auf. Also falls jemand nochmal was mitteilen möchte, immer her damit. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, am vergangenen Wochenende, genauer gesagt am 9.7., gab es ja am gleichen Tag den Challenge Road und den Ironman in Frankfurt. Ich war ja selbst zu der Zeit ja noch in Frankreich, habe aber Road etwas verfolgt, habe immer wieder mal so tagsüber da jetzt mal reingeschaut. Irgendwie Frankfurt, wieso auch immer, habe ich irgendwie außen vor gelassen. Mich hat in Rot sehr interessiert, wie der Maurice Clavel, dazu komme ich jetzt gleich nochmal, wer das ist, wie der auf seiner ersten Langdistanz abschneidet. Deshalb habe ich das so ein bisschen genauer da geschaut. Aber du hast ja beim Ironman in Frankfurt ja irgendwie, da hast du zugeschaut, ja. Genau, ich hatte den Ironman Frankfurt, obwohl es nicht abgesprochen war, mir reingezogen, damit wir unterschiedliche Berichte euch jetzt Ja, hier genau. geben können. Aber mich hat auch gewundert, dass du eigentlich Frankfurt nicht genommen hast, Ja, weil so da fährt auch dein dein Buddy, der Kienle, hat doch da, war doch da genau, dabei. Genau, irgendwie, ich weiß es nicht, ja, das war wahrscheinlich so die Urlaubsstimmung. Ich hatte irgendwie einfach nur Bock auf Rot, irgendwie so dann auch mal ein paar Bilder von der Gegend zu sehen, von Sollader Berg und von der Stimmung da mitzubekommen. Und wie gesagt, und da wollte ich einfach mal schauen, wie der Maurice Clavel abschneidet. Und der hat sehr lange das Rennen angeführt. Natürlich auch davon in Anführungsstrichen profitiert, dass Nils Frommholt einen Sturz hatte, mit einer Radfahrerin zusammengestoßen ist und seinen Lenker gebrochen hat und das Rennen nicht fortführen können. Danach, wie gesagt, hatte Maurice bis lange beim Laufen hatte geführt, bis er dann später von Bert Arnauts aus Belgien überholt wurde. Und danach irgendwann auch vom Joe Skipper, den Engländer, der auch sehr, sehr, sehr flotter Läufer ist. Aber so als Dritter im Ziel, seine erste Langdistanz, wie gesagt, 8 Stunden, 53 Minuten, ist mehr als respektabel. Er ist ja noch sehr junger Kerl, 88er Jahrgang. Das war schon wirklich, wirklich sehr, sehr stramme Leistung. Timo Bracht in seinen letzten Rennen als Profi auf Platz 4, lag auch, glaube ich, lange Zeit auf Platz 2, wurde dann nochmal von dem ersten und zweiten auch nochmal überholt, aber auch auf jeden Fall sehr, sehr respektable Leistung, nochmal als letztes Rennen rot unter den ersten 5, Hut ab. Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, seinen Hut davor ziehen vor seiner gesamten Karriere. Vor seiner gesamten Karriere, auf jeden Fall. Aber ich glaube, so von der Spannung hier war, glaube ich, Frankfurt doch ein bisschen spannender. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Also ich habe ja auch den Stream von Challenge nebenbei, habe ich auch mal ein bisschen rüber gesappt, da ein bisschen geguckt, beziehungsweise rüber am Computer rüber gesappt. Also auf jeden Fall war Frankfurt sehr spannend. Ich habe aber auch, um da nochmal zurückzukommen, der Jan Frodeno hat ja den Maurice auch sehr gelobt und auch zu seiner Taktik, er hat gesagt, hätte auch gut gehen können, weiß man nicht, jetzt angefangen zu regnen, Ja, er hatte natürlich, ich meine, der erste und zweite, der Bert Arnauts, der gewonnen hat, und Joe Skipper sind natürlich schon erfahrene Triathleten und wie gesagt, sehr gute Athleten, gerade der Joe Skipper, ein 240er Marathonläufer beim Ironman. Also ich musste gerade noch mal schauen, was ist er jetzt dieses Jahr gelaufen. Er war, glaube ich, nicht so flott wie letztes Jahr, aber 2:46 ist er immer noch in Anführungsstrichen gelaufen. Zweitbeste Zeit an dem Tag. Das ist schon echt, echt krass. Wie gesagt, Maurice Clavel, erste Langdistanz. Der kommt von der Mitteldistanz. Den habe ich das erste Mal, den Namen habe ich das erste Mal bei 70.3 in Wiesbaden gehört. 2014 war das, glaube ich. Da wurde nämlich, der wurde da, glaube ich, Vize-Europameister, glaube ich. Da war auf jeden Fall vorne mit dabei. Bei Challenge Heilbronn letztes Jahr war der auch auf jeden Fall unter den Top 3, ist auf jeden Fall auch gut dabei gewesen. Auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr starker kommender Stern wahrscheinlich wieder auf dem deutschen Triathlon-Himmel. Ja, ich habe den Frankfurter wegen dem Patrick Lange geschaut, deswegen Ironman Frankfurt oder wie ich es auch gerne dieses Jahr nannte, das Leiden des Patrick Lange. Okay, es war so krass. Das wäre jetzt ich weiß, dass er am Ende Sechster geworden ist, aber das, also wie es dazu kam, ob der jetzt irgendwie nach dem Schwimmen war der ja vorne mit dabei, aber danach hat er so ein bisschen, glaube ich, auf dem Fahrrad ist so ein bisschen nach hinten durchgereicht worden, gell? ja nicht unbedingt durchgereicht. Es war eher so, dass er, ja, er kriegt, er hat ja selber später danach im Interview gesagt, er kriegt ja immer gesagt, oder hinter seinem Rücken wird halt immer gesagt, er kann ja nur laufen, ja, das Radfahren, da hängt er sich immer nur dran und so. Und sein Trainer ist ja der Faris Al-Sultan. Und da hatten sie sich ja diesmal, beziehungsweise der Patrick Lange wollte anscheinend den Leuten auch mal das Gegenteil beweisen und hat ihn beim Fahrradfahren halt angegriffen. Der hat es probiert, hat gesagt, so jetzt macht mal was anderes, was andere Leute halt nicht erwarten, aber da hat er, naja gut, vielleicht hat er schon seine Rechnung mit Kienle gemacht, aber der Kienle war an dem Tag einfach unschlagbar. Ich glaube, selbst der Jan Frodeno hätte da, ja, das wäre ein schönes Battle gewesen, das hätte ich echt gerne gesehen. Also der Kienle ist momentan, glaube ich, wieder in Top-Verfassung. Ja, und Patrick Lange hatte, glaube ich, zweiter oder dritter ist er im Wechsel gewesen, und beim Laufen dachte ich, na gut, vielleicht geht da noch mal was nach vorne. Ich glaube, dritter ist er gewesen, dass er dann noch, dass er da noch mal ein bisschen nach vorne kommt. Ja, und da hat er halt durch das Wetter vielleicht auch geschuldet, weiß ich jetzt nicht, auch vielleicht durch ein paar körperliche Probleme, die er an dem Tag einfach auch hatte, ja, hat er sich vielleicht ein bisschen übernommen, und der war lange Zeit, war sogar Dritter, meine ich, weil der Böcherer war die ganze Zeit Zweiter beim Laufen. Ja, und dann irgendwann ist er auch stehen geblieben. Da war seine Freundin, das haben sie sogar noch gezeigt, das haben sie halt immer wieder gezeigt. Ja, das war so quasi interessanter, als das was vorne war, dass er dann halt stehen geblieben ist, mit seiner Freundin diskutiert hat, und dann wird halt natürlich dann gleich erzählt, ja, dass wenn schon so ist, kann's ja nicht, kann ja nicht gut sein und so. Und dann ist der Faris Al-Sultan anscheinend neben ihn hergefahren oder hergelaufen, und das durfte er halt nicht. Da wurden die Reglements ein bisschen geändert, und dann hat er noch eine Zeitstrafe bekommen. Deswegen wurde er halt im Laufen so ein bisschen noch am Ende nach hinten gereicht. Und ich glaube, das war wirklich auf der letzten Runde dort, haben dann noch hier der Tutkin und der Kunama haben den dann noch überholt. Also der Patrick Nilsson, der hat den schon vorher überholt. Der ist neben gelaufen, ist einfach weggelaufen. Dann hatte der Patrick Lange halt noch gedacht, beziehungsweise hatte auf einer Minute wieder runter, und man dachte, jetzt kann er vielleicht auch nochmal Dritter werden, aber vielleicht hat er da doch auch noch ein bisschen zu viel Ehrgeiz gehabt in dem Moment, und ihn anstatt den vierten Platz zu sichern, wollte er wahrscheinlich den dritten angreifen und hat hinten raus dann halt ein bisschen einbüßen müssen, ja, und der, ich glaube, der wäre das Ziel 100 Meter weiter gewesen. Ich glaube, der ist nicht mehr geschafft. Der ist einfach im Ziel zusammengebrochen. Der hat sich gar nicht mehr bewegt. Da kamen halt die Sanitäter und haben ihn gekühlt. Schwämme haben sie über ihn ausgegossen. Das war schon echt krass. Das sind halt auch schlimme Bilder, wenn man das dann halt so sieht. Aber nach einer Zeit ging es dann halt ganz gut wieder. Ja, also der Kienle, der war schon vom anderen Stern an dem Tag, ja. Also beim Schwimmen selbst, ich habe auch gerade nochmal die Ergebnisliste vor mir liegen. Ja, also da ist er schon so auf die ersten. Marco Albert, Patrick Lange, Patrick Nielsen, der Schwede, und Andi Bücherer, die haben alle 47er Zeiten drauf. Danach kommt noch der Kunama, der Tutki mit 48 Minuten, und dann erst der Kienle. Also der hat beim Schwimmen, ist nie so seine stärkste Disziplin, hat ein paar Minuten Rückstand, aber dann auf dem Fahrrad eine 4 Stunden 2 Minuten. Also das ist ja vom anderen Stern. Also der Nächste, der da kommt, der ist ja knapp 3 Minuten langsamer, das ist der Böcherer, der war auch an dem Tag wohl sehr gut drauf. Ja. Und dann siehst du so Zeiten wie 4:17, 4:09, 4:15, 4:11, 4:17, 4:15, 4:16. Also das alles dann wirklich so eine knappe Viertelstunde langsamer. Ist schon richtig, richtig. Also da sticht so richtig hervor, diese 4:02. Und beim Laufen natürlich auch, ne? Eine 2:45. Da war der natürlich auch mit vorne dabei. Der Patrick Nielsen, der Schwede, mit 2:40. Hast du den Patrick Nielsen gesehen? Ja. Das ist halt so ein typischer Schwede, ne? Also ja, wenn du siehst, 2 Stunden 40, und das ist so ein Hühner, der ist auch so fast 2 Meter groß und wiegt locker so 80 Kilo. Und dann läuft er bei den 31 Grad, läuft er eine 2:40er Zeit. Also das ist schon, also, klasse. Also schon richtig heftig, ja. Die haben aber halt das Überholmanöver gezeigt, wo er gerade den auf ein lange aufgelaufen ist und dann ihn quasi dann halt stehen lassen hat, und da hat man halt auch schon so ein bisschen. Man hat schon die Verhältnisse gesehen, gell? Weil Patrick Lange ist eher schon eher ein Läufer, sag ich mal, von der Statur. Gell? Ja. Ja, und der Patrick Nielsen ist ja gut und gerne ein paar Kilo schwerer. Hat voll einen guten Tag gehabt. Ja, klar, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja, der eigentlich hinten, was so hinter dem Kienle passiert ist, war halt dann doch schon noch sehr spannend. Also der Böcherer hatte da eigentlich von vornherein, er war zwar dran, sag ich jetzt mal, um die 5 Minuten so. Ich glaube, der war sogar noch weiter weg später. Auf der letzten Runde, wo der Kienle halt ein bisschen langsamer gemacht hat, hat er ein bisschen noch rausgeholt, aber ich glaube, der war so 10 Minuten sogar meistens hinter ihm. Also da hat man nie Angst gehabt, dass da was passiert, außer der Kienle wird jetzt ganz dick einbrechen oder so ein Krämpfe bekommen oder sonst was. Aber so ist halt auch der Triathlonsport, ja. Also da kann jederzeit immer noch was passieren. Hat man jetzt auch beim Patrick Lange gesehen, der dann halt auf der letzten Runde einfach, da ging alles, da war glaube ich alles leer und da ging gar nichts mehr, und deswegen wurde halt nochmal von 2 Leuten geschluckt. Ne? Und so rettet er sich halt nochmal ins Ziel und ja, hat auf jeden Fall seine Qualifikation für Hawaii hat er erreicht, und das war glaube ich dann am Ende des Tages das Minimalziel. Das denke ich auch. Was wenn mir hier so in der Ergebnisse gar nichts sagt, ist der Ivan Tutkin. Also ich kann mich nicht erinnern, jemals irgendein Russen so weit vorne oder überhaupt mal einen russischen Triathleten. Also jetzt, ich meine im Ironman-Zirkus, nicht jetzt bei den olympischen Triathlon, weil da sind viele gute Russen dabei. Aber beim Ironman, der Tutkin, der sagt mir gar nichts. Ich habe den Namen noch nie gehört. Dann direkt, also was heißt direkt, also dann Fünfter, 7 Stunden 51, also wow, nicht schlecht, ja. Wollen wir nochmal kurz auf Jan Frodeno zu sprechen kommen, warum er weder das eine noch das andere gemacht hat? Weil er in Klagenfurt war. Ja, genau, er war in Klagenfurt, er war ja davor, glaube ich, sogar krank, oder? Ich glaube, da hat sich ein Virus eingefangen. Das weiß ich nicht, Ich meine, ja, er war beim aktuellen Sportstudio und ich habe mir das angeguckt, und da wurde halt auch drauf angesprochen, warum er jetzt weder bei dem einen noch bei dem anderen dabei war. Und dann sagt er halt, dass er halt immer so das Gefühl hatte, in Hawaii, dass die Saison schon ziemlich lang ist. Und deswegen, weil er dieses Jahr halt was anderes machen, und er hat seine Qualifikation schon, sag ich mal, früher jetzt, er macht weniger Rennen, er hat sehr früher jetzt sich qualifiziert für den Hawaii, was ich eigentlich schwachsinnig finde für jemanden, der das Ding schon 2-mal gewonnen hat. Selbst wenn er das nur 1-mal gewonnen hat, müsste er ja eigentlich startberechtigt sein. Zumindest wenn er der amtierende Weltchampion ist. Na, natürlich. Aber gut, er muss sich halt auch qualifizieren, und das hat er geschafft, und er macht halt viel weniger Rennen als im Jahr davor und konzentriert sich vollkommen auf das. Ja, er hatte immer das Gefühl gehabt, dass er dass die Saison halt ziemlich lang ist und dass ihnen da so ein bisschen die Körner fehlen, und Hawaii ist halt ein viel zu hartes Pflaster, dass da jetzt nicht alles rauszuholen gilt, und der will, glaube ich, auch unter die 8 Stunden, was bisher ja noch kein gelungen ist. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, und ich glaube, das werde ich mir auf jeden Fall reinziehen. Mal gucken. Er braucht ja auf jeden Fall neue Ziele. Ich meine, der hat ja schon so ziemlich alles erreicht, was man nur erreichen kann, und das Ziel 8 Stunden auf Hawaii ist natürlich das, was ihn jetzt reizt. Ich würde gerne mal kurz auf das Rennen der Frauen eingehen. In Rot, die Daniela Riff aus der Schweiz, die hat versucht, den Rekord in Rot anzugreifen. Entschuldigung, hat es nicht ganz geschafft. Mit 8 Stunden 40 und 3 Minuten ist sie ins Ziel gekommen. Ja, aber ganz deutlich von der zweiten, Laura Sidal, mit 8 Stunden 51. Also das war quasi ein Start-Ziel-Sieg. Also da hat sie an dem Tag quasi einsame Spitze, und hatte da jetzt wirklich bei den Frauen, ich sag mal, keine Konkurrenz. Das war ganz, ganz klar die Sache. In Frankfurt hast du die Ergebnisse vorliegen? In Frankfurt hat die Sarah Crawley gewonnen. Mit 8 Stunden 47. Ja. Genau. Zweite ist die Lucy Charles aus Britannien gewonnen. Die Sarah Crawley kommt aus Australien. Ja, und die Sarah, die Lucy Charles ist in 8 Stunden 51. Also das Rennen war schon ein bisschen spannender. Bisschen spannender, ja. Die erste Deutsche, die ins Ziel kam bei den Frauen, ist die Sonja Theisig auf Platz 6 in 9 Stunden 7. Und oh, jetzt muss ich gerade mal schauen, wie es in Rot gewesen war. Die erste Deutsche ist die Steffi Jansen. Nee, doch, Steffi Jansen. 9 Stunden 43 auf Platz 8. Ja. Gut. Dass du den Rennen. Ich würde sagen, das war es jetzt erstmal mit den Ironman Challenge Talk. Jetzt kommt noch eine kleine Überraschung. Gut, wir haben mal eine ganz kurze Pause gerade gemacht und sind zurück. Und wir haben einen weiteren Gast, einen Mitredner, sage ich mal, am Start. Und zwar den Daniel von unserem geschätzten Laufe Liebe Erdnussbutter Podcast. Hallo Daniel. Hallihallo, ich grüße euch. Hi Daniel, hi. Ja, wir haben natürlich einen ganz bestimmten Grund, warum der Daniel jetzt hier ist, aber ich glaube, da kommen wir gerade mal später drauf zu sprechen. Daniel, wie geht's dir denn so? Ach, mir geht's gerade wieder ganz gut. Ich habe in der letzten Woche ein bisschen Verletzungsprobleme gehabt, deswegen war ich ein bisschen geknickt. Aber es wird besser. Ich denke, ich mache gerade nochmal ein bisschen langsam und dann kann ich wieder voll einsteigen. Dementsprechend steigt die Laune langsam wieder. Ja, was hast du denn gehabt? Ich hatte irgendwie Schmerzen in der linken und später dann in der rechten Hüfte. Das war ganz merkwürdig. Ich denke mal, ich bin nach meinem letzten Wettkampf zu forsch wieder eingestiegen. Und ich glaube, das hat sich jetzt gerecht. Okay, okay. Ja, das ist bei euch irgendwie gerade nicht so, läuft bei euch beiden nicht so, gell? Der Niklas, der arme Hund, den hat es ja richtig erwischt. Der tut mir auch immer leid, wenn er jetzt hier erzählt mit seinem Läuferknie. Ja, das habe ich, da leide ich auch, mit, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ja, jetzt von deiner Verletzung wusste ich jetzt nichts. Ja, schon blöd, ja. Aber hast du es einigermaßen in den Griff? Ja, ich denke schon. Ja. Ich war am Anfang ein bisschen angefressen, weil man will ja dann doch auch, erst habe ich vollmundig irgendwelche Ankündigungen rausgehauen, so wie ich das immer so tue. Und einen Tag später fange ich an zu humpeln. Das war nicht so geil. Mhm. Ja, aber letztlich, glaube ich, sind wir alle im Herzen noch eher beim Niklas. Den ich eigentlich virtuell bei jeder Podcast-Aufnahme einfach nur in den Arm nehmen und drücken will und ihm irgendwas Nettes zuflüstern will. Der hat schon damit lange zu kämpfen, ja. Ja, das ist schon fies. Man fühlt da relativ stark doch mit, wenn man sich dann vorstellt, man wäre selber in der Situation und man ist ambitioniert und ja auch richtig gut dabei und richtig gut im Training. Ich glaube, das mag keiner. Das stimmt. Wo wir gerade nochmal bei Verletzungen sind, habt ihr beide vom Hard Rock 100 gehört vom letzten Wochenende? Habt ihr es mitbekommen? Ja. Das Rennen? Ich weiß, was du meinst. Ja. Daniel? Nee, ich habe es nicht verfolgt. Du? Der Kilian Jornet hat es ja mal wieder mitgemacht und hat das Rennen, meine ich, schon dreimal gewonnen, hat auch dort irgendwie einen Rekord stehen. Und ist irgendwie dieses Jahr bei Meile 30 oder so und ist gestürzt und hat sich die Schulter ausgekugelt. Und ist dann mit fixierten Arm, die Schulter wurde wieder eingerenkt und ist dann mit fixierten Arm, ist er die ganzen 100 Meilen durchgelaufen und hat das Ding gewonnen. Krass. Der Hammer, oder? Das ist der krasseste Typ, den es gibt, glaube ich. Also der macht ja schon so krasse Sachen. Wenn der den Berg hochläuft, das sieht aus, als würde ich einen 100-Meter-Sprint machen. Aber das, was der da gerissen hat und vor allem das Ding gewonnen, das ist ja eins der härtesten Rennen, glaube ich, der Welt. Und ich habe da auch noch bei Facebook seinen Zieleinlauf gesehen. Der war natürlich auch über alles erleichtert, aber ich glaube, der nächste, der kam 5 oder 10 irgendwo dazwischen, 5-10 Minuten später. Ja, und das mit ich habe bei Facebook, da stand drunter irgendwie, wie kann man Kilian Jornet schlagen, man fixiert einen Arm und dann schreibt er, ja, denkste. Ja, das ist schon echt eine krasse Geschichte. Und der ist ja auch noch im Mai ist zweimal den Mount Everest auf der Nordseite, also quasi in Anführungsstrichen der einfacheren, ist der ohne irgendwelche Hilfsmittel, ohne Sauerstoff zweimal hochgelaufen. Beim ersten Mal irgendwie, der wollte irgendwie da jetzt wieder eine Bestzeit aufstellen, die da seit ein paar Jahren schon steht, und irgendwie beim ersten Mal hat er starke Bauchkrämpfe bekommen oder so und ist dann ein paar Tage später nochmal da hochgelaufen. Also der Typ, der ist echt vom anderen Stern. Also das ist der pure Wahnsinn, was der so auf die Beine stellt. Ja. Ja gut, Wobei aber ja. ich mich frage, bei so einer so geil, so extrem die Veranstaltung vielleicht auch sein mag, aber auf der einen Seite natürlich Wahnsinnsrespekt für den Typen, das da durchzuziehen, aber auf der anderen Seite frage ich mich dann, muss das sein, nach so einer Verletzung sich dann noch, weiß ich nicht, 100 Meilen da durchzuquälen, weil irgendwo, naja, ich weiß nicht, er verdient damit ja auch seinen Lebensunterhalt und sieht es garantiert anders, aber also irgendwie ist da für mich schon die Grenze überschritten der Vernunft, oder weit überschritten. Ja, wobei, also ich meine, gerade bei ihm, ich meine, der ist ja so aufgewachsen, so in den Bergen und so richtig, weißt du, so naturnah. Ich kann mir natürlich vorstellen, ich hatte noch nie mal so eine ausgekugelte Schulter gehabt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das richtig, richtig schmerzhaft ist. Wobei, ja, wie du es schon einmal sagst, also er ist ein Profi, ne? Das ist quasi sein Lebensunterhalt, und ich glaube einfach, der tickt einfach so etwas anders wie wir. Ne, also wer jetzt da irgendwie innerhalb von einer Woche zweimal den Mount Everest läuft oder 100 Meilen oder knapp 100 Meilen mit fixierten Arm, also der kann da schon was aushalten. Der denkt, glaube ich, anders, der tickt da schon, glaube ich, ein bisschen anders wie wir. Ja, letztlich muss man wahrscheinlich auch so positiv durchgeknallt sein, um überhaupt so leistungsfähig zu sein, denke ich. Ja, ich denke auch mal, ja, das ist einfach seine Passion, ja, für ihn. Was andere Leute hier sich auf die Couch legen, das ist für ihn das Laufen, glaube ich. Also ich glaube, der lebt dafür. Was der auch schon alles da treibt, da denke ich mir auch, packe ich mir da nur am Kopf, was der läuft. Also natürlich auch allerhöchsten Respekt, aber ja, ich glaube, man muss so verrückter sein, wenn man das ausübt, was er da halt macht mit seinen 100 Meilen und so. Aber ja, wir haben ja hier auch jemanden, der kann ja eigentlich davon berichten, wie das ist, so 80 Meilen, 80 Kilometer zu laufen. Genau. Ja, da kann ich ein paar Sachen berichten, aber das Problem ist, ich habe mir sagen lassen, meine Ausführungen zu dem Thema führen immer dazu, dass die Leute überhaupt keine Lust mehr haben, irgendeinen Ultramarathon mal in Angriff zu nehmen, sondern die sind immer gleich resigniert und denken sich, das klingt gar nicht mal so gut, was du da gemacht hast. Ja, ich persönlich muss sagen, ich habe das ja auch während des Laufens gehört und dachte, ey, oh, das war so geil. Und natürlich erstmal herzlichen Glückwunsch zu deiner Zweitplatzierung, auch wenn 16 Stunden später immer noch kein Dritter in Sicht war. Danke. Ja, trotzdem, ich meine, im Endeffekt, allein die Zeit war ja der Hammer. Also, nur mal kurz, ich habe mir das mal rausgesucht. Du hast bestimmt als fleißiger Zuhörer die letzte Episode gehört mit dem Norman Bücher, der ja auch beim Finama dabei war, und er hat 8 Stunden 51 gebraucht. Gut, er hatte natürlich sein C2C in den Knochen noch, aber trotzdem warst du immer noch schneller als er. Ja, letztlich kann man ja bei vor jedem Finisher, und selbst wenn er das Zeitlimit von 16 Stunden ausreizt, kann man vor jedem Finisher nur den Hut ziehen, weil letztlich du bist da 80 Kilometer am Stück unterwegs, und jeder kämpft da seinen persönlichen Kampf und geht ans Limit, und gut, das Limit liegt halt bei jedem irgendwo anders, aber es ist halt wie beim Marathon auch, jeder, der da nach 4, 5 oder 6 Stunden ins Ziel kommt, ist halt eigentlich ein Held. Das Ja, stimmt. auf jeden Fall. Aber wie du sagst, deinen Ausführungen, da haben die Leute keinen Bock mehr. Bei mir war das gerade das Gegenteil, weil gerade wie du es erzählt hast, ja, diese Leiden, dieses, ja, ich sag mal, mit sich selber kämpfen, ja, noch nicht mal das Laufen an sich, weil du sagtest ja, es lief hinterher, wenn du nochmal Revue passieren lassen, lief es eigentlich ganz gut für dich. Aber im Kopf ging es dir halt nicht so gut. Und genau das, also, würde ich auch gerne mal durchmachen, so. Echt? Ja, irgendwie schon. Also, einfach mal anmelden, Lukas. Also. Ja, ich hab gedacht, wenn der Daniel heißt zum Niklas gesagt, er würde mitmachen, wenn der Niklas nächstes Jahr sich anmelden würde, dann mache ich auch mit. Also, echt? Wenn der Niklas dabei ist, mache ich auch mit. Aber gut, wenn ja, beim Niklas ist es halt fies wegen seiner Verletzung, kann man ihn schlecht drauf festnageln. Aber ansonsten, ich meine, so eine schöne Finama-Lauf-Crew, da würde ich mir das tatsächlich auch nochmal überlegen. Ja, also ich sag mal so, wenn wir ein paar Leute wären oder vielleicht zwei, also alleine, so wie du es jetzt gemacht hast, weiß ich nicht. Also so mit Fahrradbegleitung eventuell noch, aber so mit zwei, drei Leuten, die mit einem mitlaufen und wo man so dasselbe Tempo hat. Gut, du hast ja am Anfang jemanden gehabt, hast du gesagt. Genau, die ersten 20 Kilometer hatte ich ja quasi Begleitung. Ja, also da würde ich so wirklich, wie du sagst, mit so kleinen Krüppchen und so das Laufen, da hätte ich so, ja, auf jeden Fall, da habe ich Bock drauf. Na, vielleicht gibt es was. Es ist auf jeden Fall auch eine geile Sache. Also es war natürlich den Podcast, den wir aufgenommen hatten, mein Erfahrungsbericht war halt noch sehr nah an der Erfahrung dran und dementsprechend eher noch emotionsgeschwängert. Aber unterm Strich, wenn ich so zurückblicke, war es eine absolut geile Sache und ich bin da unfassbar stolz drauf, das gerobbt zu haben. Das glaub ich. Und ich kann es nur empfehlen, jedem, der sich das körperlich zutraut, das zu machen, und das Mentale gibt sich irgendwie. Ich habe das Mentale eindeutig unterschätzt. Ich dachte, das wird körperlich eher die Herausforderung. Letztlich fordert es einen auf allen Ebenen, ja. Krass, ne, also ich muss mich jetzt mal outen. Ich habe mich für am 23. September gebe ich meine Ultra-Marathon-Premiere in Schotten bei dem Trail, Vulkan-Trail. Bei dem Vogelsberg-Trail? Vogelsberger, genau. Da habe ich ja letztes Jahr den Marathon mitgemacht. Wollte eigentlich dieses Jahr wieder den Marathon mitmachen, habe mich dann aber doch entschieden, die 67 Kilometer zu laufen und bin da jetzt auch offiziell angemeldet. Genau. Da bin ich auf deine Ausführungen gespannt. Ja, ich auch. Aber was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ich bin jetzt nämlich überrascht, weil du gesagt hast, du hast gedacht, das wird halt nicht so mental wie jetzt körperlich schwer, weil ich stelle mir das gerade mental sehr, sehr schwer vor. Und jetzt so, gut, 67, 80 ist ja noch ein bisschen was dazwischen. Wobei ich hab knapp 2000 Höhenmeter zu überwinden. Das gleicht das Ganze vielleicht ein bisschen aus. Ich glaube es auch. Ja, aber ich glaube, so vom Kopf her wird das nicht einfach, und das werde ich auf jeden Fall versuchen, nochmal im Training jetzt auch irgendwie zu üben. Ja, ich hatte damals bei uns mal erzählt gehabt von den Kollegen und Kolleginnen aus Marburg, die ja wirklich vorher auf die Bahn gegangen sind und einfach mal 30 Kilometer in 400 Meter Runden auf der Laufbahn runtergerobbt haben, um sich auf den ersten Ultra vorzubereiten. Ich glaube, so krass muss man die Vorbereitung nicht machen, aber ich glaube, so ein Schlüsselerlebnis, um sich vorher in Anführungszeichen mental nochmal zu brechen und zu wissen, so jetzt ist dieser Punkt, da leide ich, aber dieses Selbstbewusstsein zu schaffen, ich komme da auch wieder raus. Ich glaube, das ist wichtig. Das gibt es im Wettkampf, wenn man das zumindest auch ambitioniert angeht, dann finde ich so ein Schlüsselerlebnis in der Vorbereitung schon sehr, sehr, sehr, sehr wichtig und prägsam. War dein Langlauf, du hattest auch einen langen, wie lang war das nochmal, 60? Genau, 60. 60, genau. War das jetzt so auch so was, so in die Richtung, dass so in die Richtung geht, so Schlüsselerlebnis, einfach mal zu schauen, kann ich das Ding, überstehe ich das Ding, wie fühlt es sich an, so lange zu laufen? Ging das in so Richtung? Genau, da ging es für mich in erster Linie darum, wie gesagt, das Mentale hatte ich unterschätzt, da ging es für mich darum, herauszufinden, rein körperlich schaffe ich das, so auch mal über einen Marathon hinaus zu laufen, und das ging ganz gut, und vielleicht lief es auch zu gut, dass ich zu viel Selbstbewusstsein hatte, weil, also normalerweise bin ich vor Wettkämpfen unfassbar nervös, und vor dem Finama, klar war ich nervös, aber es war gemessen an zum Beispiel an dem Utrecht-Marathon, den ich dieses Jahr hatte, da war ich beim Utrecht-Marathon deutlich nervöser, da war ich aufgedrehter. Und beim Finama, da hat man gescherzt und irgendwie erst während des Laufs so richtig realisiert, auf was man sich da eingelassen hat. Vielleicht war es auch einfach zu wenig Respekt, ich weiß es nicht, so eine Mischung aus allem wahrscheinlich, aber man lernt draus, definitiv. Ja, auf jeden Fall. Was ich an dem Finama richtig cool finde, dass du ja in die Nacht reinläufst. Ne? Und was ich jetzt nochmal ein bisschen spannender finde, weil wann bist du ins Ziel gekommen? Wann war das? 3 Uhr? Das müsste 20 nach 1 gewesen sein. Ach, schon nach 1, okay. Okay, weil jetzt, was ich jetzt ganz cool fände, zum Beispiel, wenn man jetzt, was weiß ich, jetzt so zum Morgen hin, weißt du, so um 5, 6 Uhr jetzt irgendwie so einläuft und jetzt so den Sonnenaufgang nochmal mitbekommt. Und das ist bestimmt ganz cool, weißt du, das mitzubekommen. Du bist ja jetzt mitten in der Nacht eingelaufen, aber wenn der Start jetzt noch ein bisschen nach hinten verschoben wurde, weißt du, dass man jetzt zu Morgenstunden jetzt irgendwie ins Ziel kommt, fände ich richtig cool. Ja. Das war tatsächlich für mich auch der schönste Moment während des ganzen Laufes, als es angefangen hat, abends zu dämmern. Es war ja auch unfassbar klar an dem Tag und dementsprechend warm. Der Himmel war klar und dementsprechend hat man halt dann das Farbspiel am Himmel gesehen und das stimmt einen nochmal so richtig frohen Mutes, ehe man dann ins Elend läuft. Wir haben ja beide gewhatsappt, ne? So ein bisschen über die Nacht, weil ich in der Nacht hatte ich ja Nachtschicht und da hatten wir ein bisschen Kontakt. Und dann habe ich da so ein bisschen mitbekommen, gerade so was, da hat es ja so ein bisschen auch Bauchprobleme gehabt. Genau. Aber es war wirklich, wirklich cool, das mitzubekommen, vor allem als du dann irgendwann im Ziel warst, da habe ich auch gedacht, wow, also nicht schlecht, jetzt schon geil, also richtig starke Zeit und war schon cool. Ich muss auch sagen, was mir da wirklich sehr geholfen hat, waren, also auch vielen Dank an dich an der Stelle und an die ganzen anderen Leute, die dann ja auch mitgefiebert haben. Und man muss sagen, es setzt einen ein bisschen unter Druck, aber eigentlich ist es ein positiver Druck, weil du willst die Leute, du bist niemandem was schuldig oder verpflichtet, aber du willst die Leute jetzt in dem Sinne auch nicht enttäuschen, weil die glauben ja an dich. Und dann spornt einen das schon nochmal an. Gerade mit dem Niklas hatte ich sehr viel Kontakt mit meiner Freundin und ja, das ist, ich glaube, ohne diesen Kontakt zur Außenwelt, in Anführungsstrichen, ich weiß nicht, ob ich da vielleicht sogar tatsächlich aufgegeben hätte. Ja, glaube ich. Aber erzähl doch mal, das würde mich jetzt mal so gerne mal so interessieren, so die letzten, ich weiß nicht, die letzten 10, 15 Kilometer, war es wirklich mental so heftig, wie er sich in euren Outro angehört hat, in deiner WhatsApp? Das war ja 9 Kilometer vor Schluss und das war tatsächlich das letzte große Tief. 15 Kilometer vor Schluss bin ich noch davon ausgegangen, ich gebe auf. Okay. Da dachte ich so, ja, jetzt der nächste Verpflegungspunkt, wann wird er kommen? Kilometer 66, Kilometer 68. Ach, scheiß drauf, sind zwar nur noch 12 Kilometer ins Ziel, ich höre auf. Das muss nicht mehr sein, was tust du dir da an? Dann waren aber die ganzen Verpflegungspunkte im Wald. Das heißt, ich hätte halt wirklich, entweder ich hätte mich auf den Boden werfen müssen, dann wäre ich ins Krankenhaus gekommen, oder ich hätte halt gewartet, bis der Verpflegungspunkt abgebaut wird und hätte mich in den Startbereich fahren lassen, was keine Option ist, wenn du dann da 8 Stunden in der Nacht noch sitzen musst. Ja. Also bin ich dann weiter getrottet, auch viel, viel gewandert dann, zum einen aufgrund der Magenschmerzen und zum anderen auch wahrscheinlich aus kindischem Trotz, weil ich keine Lust mehr hatte. Und dann war tatsächlich dieses Schlüsselerlebnis, diese komplett zynische und genervte WhatsApp-Nachricht, die bei uns dann auch im Outro zu hören war, an den Niklas. Und danach habe ich gemerkt, ich bin ja ein Vollidiot, ich habe ein iPhone dabei, ich habe Kopfhörer dabei, ich bin schon 7 Stunden gelaufen mit dem Zeug in der Hosentasche und habe es nicht einmal genutzt und habe mir dann einfach einen Podcast in die Ohren gemacht über irgendwie 90er-Serien oder noch nicht mal irgendwas komplett thematisch anderes. Und dann konnte ich auf einmal auch wieder laufen. Und das war tatsächlich ein Erlebnis, ich weiß nicht, das hat einen nochmal so richtig aus dem Loch rausgezogen. Und man irgendwie hatte ich da das Gefühl, was soll denn jetzt noch Schlimmes kommen? Irgendwie hast du jetzt alles mal mitgemacht, was du mitmachen konntest. Es war schon schlimmer als erwartet. Und selbst wenn du jetzt zu Fuß gehst, hast du, oder nicht mehr laufen kannst, sondern nur noch wanderst, hast du deine Erwartungen jetzt schon übertroffen. Und dann konnte ich mich mental zum Ende hin lustigerweise doch wieder ein bisschen festigen. Jetzt habe ich eine Frage, und zwar, du bist ja jetzt auch Marathon gelaufen und wenn man mal Marathon läuft über eine gewisse Zeit, dann weiß man, dass man auch schon so ein bisschen im Kopf so ein bisschen Mischugge wird, sage ich jetzt mal. Aber du läufst ja noch länger, du läufst ja quasi doppelte Distanz. Ja? Und wie du auch gerade sagst mit deinem iPhone, dass du das dabei hast und die Kopfhörer und warum hast du eigentlich nicht länger schon früher dran gedacht? Wie hat sich das denn so, sage ich mal, im Verlauf des Rennens, wie war das so für dich? Ja, also man tatsächlich habe ich mich machen von mental nach dem Marathon, was so die mentale Erschöpfung angeht, deutlich kraftloser gefühlt, weil man halt auch einfach viel stärker ans Maximallimit geht von der Geschwindigkeit und von der Leistungsfähigkeit. So beim Ultra wie gesagt, man nimmt sich Zeit an der Verpflegungsstation und schnackt auch mal locker und es ist alles, weiß nicht, Pulsbereich, als ich den Pulsgurt noch anhatte, war es immer irgendwas zwischen 110 und 130 und es ist ja alles schon relativ locker da, auch wenn es dann auf anderen Ebenen anstrengend wird. Aber klar, du hast natürlich irgendwann, wird man, wie gesagt, zu so einem kleinen, trotzigen Kind. Alles, was einem oder was mir nicht gepasst hat, wurde gleich erstmal wahnsinnig zelebriert. Und ja, dann waren es halt echt so Kleinigkeiten wie, das iPhone ist in der Hosentasche und ich schicke damit durch die ganze Nacht Sprachnachrichten, komme aber nicht auf die Idee, die Kopfhörer statt mal vor den Mund in die Ohren zu stecken. Und so lauter Krimskram sind auch nach dem Zielbereich, klar, im Zielbereich war ich erstmal überhäuft von Endorphinen und war glückselig, wie das immer so ist, und wahnsinnig aufgedreht, aber ich hätte es mir schlimmer vorgestellt. Ja. Okay. Du hattest bei deiner letzten, die neueste habe ich jetzt noch nicht gehört, das muss ich dazu sagen. Bei deiner letzten hast du gesagt, du machst ja als nächstes den Köln-Marathon. Mhm. Und musste ich erstmal gratulieren, das ist eine sehr gute Entscheidung. Ich war ja letztes Jahr in Köln, es war ein richtig, richtig schöner Lauf, weil da, gut, Köln weiß man ja, ist ja Karnevalstadt und so und da geht's also wirklich zur Sache. Wenn du in Frankfurt gelaufen bist, dann ist das nicht so wie in Köln. Also Köln, da geht fast überall Party und draußen sind Leute mit ihren Anlagen und machen Musik und also das fast an jeder Ecke hast du da wirklich Leute. Das ist ja in Frankfurt halt nicht so, wenn du mal rausläufst oder so, dann ist halt mal gar keiner da, ja, und da hast du eigentlich fast durchgehend. Aber du hast gesagt, du glaubst, du läufst 2 Runden, da muss ich dich leider korrigieren, nein, das ist nicht so, du läufst nur eine Runde. Also, oh, Gott sei Dank. Das ist, man läuft so ein bisschen, soll ich sagen, in so ein Ecken, ja, also du läufst erstmal ein Stück runter, also du läufst über die Brücke, dann läufst du runter, dann machst du so eine Kehre, läufst wieder hoch, dann läufst du nach links und dann läufst du da nochmal nach rechts und wieder so eine Kehre und läufst wieder zurück und das geht dann fast einmal von Norden, Süden, Westen, Osten einmal durch und dann bist du quasi am Ziel, also nee, ist aber nur eine Runde. Es sind ja bei mir ist schon eine Ewigkeit, als ich Köln gelaufen bin, aber so wie der Lukas sagt, ist wirklich sehr, sehr kurzweilig und die Strecke ist schön. Frankfurt ist halt sehr verwinkelt, ne? Auch gerade am Anfang. Das ist in Köln jetzt nicht so und natürlich von der Stimmung richtig cool. Also ja, würde ich dem Lukas da voll zustimmen. Jetzt so von der Zeit her auf jeden Fall wieder auf Bestzeit angepeilt. Genau, Es ist natürlich wieder so ein bisschen dieses alles oder nichts, aber ich habe halt in der Vorbereitung für den Finama lief es halt so gut, dass ich mir gedacht habe, wenn ich jetzt sage, ich laufe einen Herbstmarathon und bereite mich drauf vor und sage dann, ich möchte nur das, was ich bereits im Frühjahr erreicht habe, halten, das hätte ich irgendwie heuchlerisch gegenüber mir selbst gefunden. Also ich gehe ja schon, wenn ich so einen Wettbewerb mache, immer mit der Einstellung rein, ich möchte das Beste, was ich an dem Tag erreichen kann, auch erreichen. Da bin ich dann doch ambitioniert oder ehrgeizig genug, dass ich da mit mir selbst in den Wettbewerb gehen will. Und wenn ich verletzungsfrei bin und wenn es die Form zulässt, dann wage ich mal die Prognose, dass die 3 Stunden 20 da fallen wird. Ich hatte ja in der Vorbereitung für den Finama in Gießen an der Lahn einen Lauf mit Fahrradbegleitung 35 Kilometer und die bin ich in 4,35er Pace gelaufen, was für mich schon sehr, sehr gut ist. Und ich muss, auch wenn es ein bisschen arrogant klingen mag, muss sagen, die 7 Kilometer, die hätte ich an dem Tag, bei der Tagesform, hätte ich noch irgendwie draufgeklotzt gekriegt. Vielleicht nicht in der gleichen Pace, aber irgendwie hätte ich das noch eintüten können und das war auch, glaube ich, der Moment, in dem ich für mich während des Laufs mental den Entschluss gefasst habe, so dieses Jahr, da ich hatte überlegt, ob ich einen Heidelberg laufe, diesen Marathon, Trail-Marathon, yeah, yeah. Aber der ist mir noch ein bisschen zu technisch, ein bisschen zu abenteuerlich und B, jetzt nach meinem Ultra-Abenteuer habe ich mal wieder Bock auf so richtig schnelle, knackige Sachen, mal wieder auf die Straße und diese Variation, das ist halt auch das, was ich am Laufen liebe und Ich hab keine Lust darauf, dass es eintönig wird. Auch durch den Wald laufen kann meiner Meinung nach eintönig werden irgendwann, wenn man nur durch den Wald läuft. Klar, ja, das ist, kann ich nur dem nur so zustimmen. Das geht mir auch oft so. Aber ich, bezüglich deiner angepeilten Zeit, also ich glaube, ich habe dir das schon mal gesagt. Also das sehe ich auf jeden Fall auch, glaube ich. Man will jetzt hier irgendwie nichts, ja, wie soll ich sagen, jetzt vorweg irgendwie kleinreden oder Druck so, ist ja immer noch ein aufbauen. Marathon, aber ich glaube, das hast du in Anführungsstrichen locker drauf. Danke. Ja, aber wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen. Genau. Danke, danke. Genau. Und davor kommt ja auch noch ein Wettkampf. Da kannst du auf jeden Fall noch auf kurzen Strecken noch mal ein bisschen Gas geben, gell? Ja, Cool, dann kommen wir das doch mal ist. zu unserem Thema, warum wir dich denn eigentlich eingeladen haben. Adrian, bitte, erzähl doch mal. Soll ich erzählen? Ja, klar. Du hast Ja, schon wir haben uns gedacht, eingefädelt. ich habe es eingefädelt. Ja, also das hat sich irgendwie so ergeben, gell? Das kam irgendwie durch hin und her, geWhatsApp mit Daniel. Ja, wir haben beschlossen, eine Staffel zu machen, eine Triathlon-Staffel. So von Termin her hat das jetzt mit dem Licha-Triathlon hat das jetzt irgendwie so am besten gepasst. Ja, und da werden wir so als drei Podcaster unsere Premiere geben. Lukas als Schwimmer, ich war Fahrrad und der Daniel wird da die 10 Kilometer rocken. Wollen wir es hoffen, dass ich die rocke. Und da wir jetzt ja hier, also als Zweiter beim Finale war, da will ich auch mal jetzt hier aufs Treppchen. Also Daniel, ich verlasse mich da auf dich. Wobei, also man muss sagen, also wenn man sich so die Ergebnisse der letzten Jahre anschaut, dann sind da gerade so bei den ersten so richtige Kanonen dabei, jetzt wirklich in allen drei Disziplinen und auch gerade beim Laufen. Da sind ja auch so die lokalen Raketen, sage ich mal, wie jetzt Moritz Weiß oder Fabian Fiedler und so, die sind da regelmäßig dabei und die laufen die 10 Kilometer deutlich unter 35 Minuten. Ja, So also weit komme ich dann doch noch nicht. Aber ich ob gebe mir das Mühe. jetzt ja ob das jetzt dieses Jahr auch so ist, gut, ne, weiß man jetzt nicht, aber ja, also so die Ja, letzten geht. Jahre habe ich da immer wieder so Leute gesehen, die wirklich ja so in der Einzeldisziplin richtig was drauf haben, auch bei den Mountainbiken, da sind immer wieder richtig gute Mountainbiker dabei, wo ich jetzt zum Beispiel überhaupt keine Chance habe. Ja, das wird aber halt so bei Staffeln oft gemacht, ne? Aber Ja. ja, ich würde sagen, in erster Linie sollen wir einfach Spaß haben und ich meine, die gute Zeit, die wird da schon irgendwie rauskommen. Ich denke es auch. Ich habe mir ja tatsächlich ein persönliches Ziel gesetzt gehabt, und zwar war ich ja die ganze Zeit noch auf der Suche nach einem schönen kleinen schnellen Lauf, eben was ich dann auch als Vorbereitung, als Einleitung der Vorbereitung für meinen Herbstmarathon nutzen kann, um schon mal so ein bisschen die schnellen Läufe zu trainieren, bevor es wieder lang wird. Gerade wenn man die ganze Zeit nur lange Läufe quasi fast ausschließlich trainiert hat. Und dann kam mir das doch sehr gelegen, dass ihr beide diesen hübschen Triathlon rausgesucht habt und werdet dann versuchen, auf die 10 Kilometer dann tatsächlich eine neue Bestzeit zu rocken. Hoffen wir, dass das auch klar geht. Ich denke schon, wobei man muss auch dazu sagen, du läufst da wirklich einen kurzen Abschnitt auf Asphalt und alles andere sind eher so, ja, so Pfade beziehungsweise ja so Feldwege. Aber nichtsdestotrotz, die Laufstrecke ist im Großen und Ganzen schon flach. Ich sag mal, wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht, aber man kann es auf jeden Fall probieren, und auch Ja, da klar, natürlich. muss ich sagen, bei meinem Trainingsstand zuletzt, würde ich mir selbst ins Fäustchen lügen, wenn ich sagen würde, ich würde nicht versuchen, mit offenem Visier ranzugehen und zu gucken, da auch wieder das Beste rauszuholen. Und da ich zuletzt in der Vorbereitung im April war das, glaube ich, auch ungewollt einfach mal nach der Arbeit losgerannt bin und da schon im Training für mich eine neue 10 Kilometer Bestzeit aufgestellt habe, möchte man natürlich auch schauen, was unter Wettbewerbsbedingungen an einem guten Tag so möglich wäre. Ja, und da ist oft einiges mehr möglich als im Training. Das stimmt. Aber gut, die Strecke ist halt auch, ja, ich sag mal, wie der Adrian schon sagte, das ist, man läuft ein Stück Asphalt, das ist so ein langes Stück, sag ich mal, und dann läufst du ja so ein bisschen Trail, und dann auf einmal wird es halt nur Gras. Ja, das ist halt. Das, ja, wobei, das ist schon dann irgendwann komplett platt gelaufen, so dass du ja quasi so auch auf so einen Trail dann läufst. Ja, also ich meine, es ist ja keine schwierige Strecke. Ich habe das jetzt nur vorhin so betont, weil es halt ein Cross-Triathlon ist, kein jetzt so üblicher Straßentriathlon, wo du jetzt nur Asphalt läufst. Deshalb nicht, dass du dich dann jetzt halt irgendwann wunderst, dass du jetzt irgendwie so auf dem Feldweg läufst. Ich werde durchs Gras fliegen wie ein junges Rehkitz. Genau. Das wollen wir sehen. Ich nehme dich beim Wort. Ich stehe dann da und guck, wie das funktioniert als kleines Rehkitz. Oh je. Aber nee, im Endeffekt soll es ja wirklich Spaß machen und ja, du sagst ja selber, wolltest gerne mal einen Triathlon machen. Und ja, wir haben ja auch noch gerne mal eine Staffel, wollten wir noch mal gerne zusammen machen und von daher hat sich das ja so super angeboten, dass das so ja passt. Und ja, wie gesagt, Hauptsache wir haben eine coole Zeit und ja, der Triathlon ist schon ein kleiner, süßer Triathlon, das ist schon ganz cool. Und vielleicht leckst du ja Blut und kann man öfters mal mit dir beim Triathlon. Vielleicht schnür ich ja irgendwann auch mal meine Schwimmflügel und. Genau. Ja, um jetzt wieder auf den Niklas zu kommen, der hat das ja war das jetzt die letzte Episode, wo er den Gast hatte, den Interviewgast? Den Christian Kock? Den Christian, genau. Da genau. Hatte doch auch eine Message an dich gesteckt bezüglich, ja, vielleicht würdest du dich auch irgendwann mal entscheiden, einen Triathlon zu machen. Vielleicht ist das der entscheidende Kick. Vielleicht ja, gefällt es dir. Also was ich auf jeden Fall vorhabe, vielleicht klappt es nächstes Jahr irgendwann im Frühjahr mal so ein Bike and Run zu machen. Es gibt ja Swim and Run, Bike and Run. Ihr kennt euch da ja noch erheblich besser aus als ich. Auf sowas hätte ich mal Bock. Und das mit dem Schwimmen, ich war neulich tatsächlich mal heimlich mal wieder schwimmen und es war ganz grausam, wenn da die erste grauhaarige Badekappe an einem vorbeizieht mit mehr Rücken als Brusthaar, da denkt man, ui, wenn sein silberner Schweif auf einmal einen überholt. Aber gut, das ist natürlich auch alles eine Sache, die kann man trainieren, aber das ist, da muss ich mir doch, da muss ich mich doch noch 2, 3, 8 Mal überwinden. Ja gut, im Endeffekt musst du einfach mal im Winter dir das vornehmen, wenn es halt das Wetter zum Laufen dann so ein bisschen ekelhaft ist, dann kann man halt gerne mal ins Schwimmbad gehen und da seine Bahnen ziehen. Da schafft man gute Grundlagen für das Jahr. Ne? Ja. Ja, gutes Crosstraining. Wo warst du schwimmen, wenn ich fragen kann? Das war hier in Gießen an der Ringallee, einfach an der Ringallee. Hallenbad. Okay. Genau, ja, es war schön leer, weil das Freibad hatte auch offen. Okay, ja. Naja, ja, da war ich früher hin und wieder mal, aber ja, gehe ich eigentlich auch nicht so gern dahin. Es bietet sich halt für mich an, weil ich in der Nähe arbeite und direkt nach der Arbeit quasi nur die mit der Sporttasche oder der Schwimmtasche da reinfallen muss. Das ist einfacher, sich zu motivieren, als wenn man jetzt irgendwie nochmal durch ganz Gießen fahren muss. Wobei, gut, so groß ist Gießen jetzt auch nicht. Ja, das stimmt, ja. Naja, schauen wir mal. Also ich bin auf jeden Fall, ich freue mich auf die Staffel, bin auf jeden Fall mal gespannt, was da so rauskommt. Ich auch und ich sehe eine glänzende Zukunft vor uns. Was Staffeln angeht. Ja, vielleicht steigern wir uns demnächst dann mal. Was kommt eigentlich nach Olympisch? Mitteldistanz, okay. Ich habe schon gedacht, halbe Ironman. Ja, das ist es ja. Also, stimmt. Ja. Mitteldistanz ist ja halbe Ironman. Ja, jetzt habe ich die Mitteldistanz mit der Olympischen verwechselt. Okay, egal. Ist schon zu lange. Also, für dich, Daniel, auch mal zur Einordnung. Wir sind jetzt bei knapp 2 Stunden. Ja. Sehr gut. Gab einiges zu besprechen. Waren ja auch schon lange nicht mehr on air. Wir müssen so einiges aufholen. Es gab so einiges, was wir zu besprechen hatten. Genau, und das ist jetzt halt ja, eine Folge für einen langen Lauf, sage ich mal. Ja. Müssen wir ja, vorher ich, mal. Ich kann mir vorstellen, dass ihr da einiges zu schnacken habt. Ich weiß nicht, Lukas, ob du im Urlaub warst, aber der Adrian war ja auf jeden Fall im Urlaub. Das hat man ja so ein bisschen über die sozialen Kanäle mitgekriegt. Ja, deswegen hast du eben fleißig auch viel verfolgt. Auf YouTube noch nicht, aber auf Instagram. Aber du hast auch Videologs gemacht, gell? Ja, zwei Stück insgesamt. Da habe ich jetzt irgendwie so, ja, so Gefallen dran gefunden, mal so ein bisschen Videos zu drehen. Das fängt da ja bei dem Xterra an. Und ja später da in wo wir waren, ja, da die Trails, da habe ich einfach so mein iPhone rausgeholt und hier da mal ein bisschen was aufgenommen, weil, also sagenhaft die Trails dort, ne, also wirklich wunderschön und ja, das wollte ich einfach ja, in erster Linie für mich mal so ein bisschen festhalten und ja, so mit iMovie hat man da auch schnell mal ein kleines Filmchen daraus gemacht und da ja, ich war echt beeindruckt, als ich die YouTube-Videos muss ich tatsächlich noch nachholen, genauso wie die lieben Hörerinnen und Hörer da draußen, die sich das jetzt natürlich umgehend anhören werden. nee, aber bei Instagram muss ich sagen, ich war schon echt baff. Also ich habe ja im Urlaub noch nie so Trails oder sowas gesucht, bin ja auch noch gar nicht so irre lange als Läufer unterwegs. Und da hat man schon echt Bock gehabt. Ich habe tatsächlich schon mal geguckt, so nach Lauftrainingscamps Sommer 2018 irgendwie die mallorquinischen Wanderpfade entlang rennen. Ja, das, ja. Da hat man schon mal so einen kurzen Impuls. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also es gibt schon wirklich richtig schöne, schöne Trails im Süden. Das stimmt. Aber gut, wenn wir uns jetzt mal Honig um den Mund schmieren, ich muss euch ja mal ein Kompliment machen für eure T-Shirts. Ich finde die echt geil. Und ich habe das aber erst am Mittwoch, die letzten zwei, beziehungsweise die Episode 10 und 11, glaube ich, waren es, habe ich nachgehört und ich habe das jetzt leider verpasst. Oder 9 und 10 war es, glaube ich. Und ich habe leider euer T-Shirt verpasst. Aber ich muss gleich mal gucken. Und dann habe ich nämlich geguckt, dann war es nämlich an dem Tag davor, habt ihr nämlich die Bestellung gegeben. Und ach, scheiße, habe ich leider verpasst. Na, aber vielleicht gibt es ja demnächst nochmal eine Möglichkeit. Genau, ich kann versprechen, das wird nicht die letzte T-Shirt-Aktion gewesen sein. Uns freut es auch wahnsinnig, dass es tatsächlich Leute gibt, die man nicht kennt aus diesem großen, weiten Internet, die einem trotzdem so viel Vertrauen entgegenbringen und zu sagen, wir treten in Vorkasse und gemeinsam bestellt man die. Und die sind natürlich dann dementsprechend limitiert, weil wirklich auch nur die Anzahl an Shirts produziert wurde, die vorbestellt wurden. Aber wir werden vielleicht, ich weiß nicht, ob wir eins zu eins dasselbe Shirt nochmal produzieren, aber in Zukunft wird definitiv weiter immer mal wieder so eine Aktion kommen. Dafür haben wir auch selber viel zu gern, lauter irres Laufzeug daheim und dann natürlich mit dem eigenen Logo, das ist noch so umso cooler. Dementsprechend sind wir da selber auch immer heiß auf neuen Scheiß. Nee, aber die sind echt cool geworden und nächstes Mal bin ich auf jeden Fall dabei. Schreibst mich am besten persönlich an, wir haben neues T-Shirt. Ja, ich hatte gerade die Woche, muss ich sagen, nach dem Spartan Race habe ich einfach mal die Beine hochgelegt und ein paar Serien nachgeholt und ich wollte eigentlich gar nichts mal so mit Laufen zu tun, habe so ein bisschen meine Wunden geleckt und ja, man muss ja sagen, wenn man so jetzt so einen Hindernislauf macht, dann hat man auf jeden Fall blaue Flecke und aufgeschirrte Knie und solche Sachen, also das da will man erstmal auch gar nichts mit Laufen oder so zu tun haben. Und da ich ja meine Lauf-Podcasts oder Sport-Podcasts immer beim Laufen höre, dann hat sich ein bisschen was angestaut. Ist ja auch absolut verständlich. Ich weiß nicht, ob es mir an der Stelle überhaupt anders ging. Ich habe ja nach dem Finale auch erstmal weitestgehend meine Lauf-Filter-Bubble versucht zu ignorieren, was zwar schwer war, aber irgendwie hat man es schon hingekriegt. Ja, genau. Aber gut, dann weißt du ja, was ich meine. Also es ist halt manchmal will man auch einfach da. Ich sag mal, man arbeitet auf ein Ziel hin, man hat das Ziel erreicht und dann will man auch einfach mal abschalten. Ne? Dann will man einfach auch nichts mehr mit Sport erstmal zu tun haben. Ja. Wo wir gerade jetzt schon mal beim T-Shirt sind, da muss ich auch nochmal eine Ankündigung machen. Und zwar ab heute hat Wechselzone Podcast eigenen Shop bei Spreadshirt. Dort kann man jetzt auch das T-Shirt mit dem offiziellen Wechselzone Podcast Logo bestellen. Wer es mag, wir stellen auf jeden Fall den Link in die Shownotes, dann kann man sich das aber Ganze nochmal. Es gibt ja nicht nur T-Shirts, hast du gesagt, ne? Ja, gut, das ist ja das Coole an Spreadshirt. Man muss ja nicht unbedingt ein T-Shirt bestellen, man kann ja ein ärmelloses oder Langarmshirt oder einen Kapuzenpulli bestellen. Das kann man sich da jetzt irgendwie so zurecht basteln, wie man mag. Wie gesagt, das offizielle Logo, das hat ein bisschen gedauert. Das hat lange nicht so hingehauen, wie wir das vorhatten. Jetzt hat es endlich mal geklappt. Und ja, jetzt haben wir das offizielle Logo auch als Shirt. Schaut mal bei Facebook rein. Genau, ja, den Link habe ich schon reingestellt auf Facebook. Jetzt, wie gesagt, hier bei Shownotes kommt auch was rein. So ein bisschen Werbung, eigene Sache. Aber ich muss jetzt mal den Daniel auch noch mal ein bisschen Erdnussbutter aufs Mund schmieren und sagen, ihr fetten, fetten Glückwunsch zum Number One bei Top Podcast auf iTunes. Also, wie geil ist das denn? Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Aber doch, ich kann mir vorstellen, woher das passiert ist. Und zwar war ja der René von Fatboys Run so lieb und hat uns zum Interview eingeladen. Und die haben natürlich gemessen an uns selbst eine wahnsinnige Reichweite. Und na, ich gehe davon aus, natürlich sind wir auch ein wunderbarer, ganz wunderbarer Podcast. Aber ich denke, das wird uns auch schon so ein bisschen in die Karten gespielt haben. Und wir hoffen einfach, dass möglichst viele von denen, die jetzt auf unseren Podcast geklickt haben, da auch vielleicht ein bisschen am Ball bleiben und Blut geleckt haben oder Erdnussbutter geleckt oder was man auch immer bei uns so lecken kann. Oh. Ohne ins Detail zu gehen. Nee. Na gut. Hast du da jetzt schon ein Foto geschossen von der Nummer 1? Ja, hast du es nicht gesehen beim Instagram? Da musst du noch ein bisschen was nachholen. Erstmal screenshotten. Ich habe heute hier gearbeitet, ja. Ich kam heim und war sofort am Podcasten. Also. Nee, ich hatte noch keine Zeit und gestern waren wir unterwegs. Also. Aber gut, Glückwunsch ja auf jeden Fall. Das habe ich nicht gewusst und von daher. Sau stark, yeah. Aber ich muss auch sagen, ich habe gestern, wo ich vom Laufen wieder kam, also ich glaube, ihr mausert euch echt zu meinem Lieblingspodcast. Also ich höre euch so gerne auch zu und ich hatte ja die Folge mit dem Tristan, das war die letzte Folge, die ich gehört habe und das war auch einfach klasse, euch da zuzuhören und was, ja, wie ihr einfach mal so ganz locker zusammen da schnackt, das macht einfach Spaß. Also das, ja. Das gerne. Stimmt, das kann ich auch nur unterschreiben. Ja, das habe ich den Daniel auch schon mehrmals gesagt, dass ihr macht das echt klasse. Und ja, von daher eine Episode ist geiler wie die andere. Verdient ja. Platz 1. Gemacht. Immer wenn ich bei euch, so gut, ich bin ja erst das zweite Mal bei euch zu Gast, aber nichtsdestotrotz bin ich bei euch immer ganz verlegen. Wir befinden uns ja in guter Gesellschaft. Ich meine, wenn man sich mal die ganzen Podcasts anguckt, was da im Laufen passiert, sei es Schnaufwechsel, sei es ihr habt ja auch, ich höre euch ja auch echt gern. Es gibt, also die Podcast-Community gerade jetzt auf dem Sektor ist so unfassbar gut und es ist für jeden was dabei und es ist, also mir fällt es tatsächlich mittlerweile unglaublich schwer, bei den ganzen guten Podcasts hinterherzukommen. Ich brauchte Stimmt. schon fast ein eigenes Zeitmanagement, um meine Podcasts nachzuholen. Das ist teilweise echt herausfordernd. Ja, das müsste man beruflich machen. Podcast hören. Ja. Lass uns mal einen Podcast machen. Podcast ist ja schon ein Beruf, aber Podcasts hören, das wäre natürlich nochmal... Ja, ne, das wäre doch auch mal was. Jetzt lass uns doch einen Podcast machen, wo wir über andere Podcasts reden. Ich glaube, ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass es schon sowas gibt. Also mittlerweile gibt es einen Podcast über alles. Naja, ja. Aber schön, dass du mal hier auf die Jungs von Fatboys Run zu sprechen gekommen bist, weil da, ich meine, du kennst ja den Philipp ein bisschen und der ist ja jetzt gerade unterwegs mit seinem Projekt Home to Home. Da wollte ich ja auch mal gerne Werbung dafür machen, weil er sammelt ja für rheumakranke Kinder. Genau, der sammelt für eine Studie, wo es um Alternativforschung geht, die für Kinder, ich glaube aus Grund von irgendeinem, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube aufgrund von aus irgendeinem B-Vitamin oder was, ohne mich bitte darauf festnageln zu wollen, sollen gewisse Substanzen gewonnen werden und dadurch einfach geforscht werden, ob dadurch Kinderrheuma nicht effizienter bekämpft werden kann. Und der Philipp ist halt zum einen selbst zum Teil betroffen und zum anderen ist er ja auch mehr oder weniger in der ganzen Lauf-Community für seine soziale Ader bekannt oder für sein Engagement und ja, hat glaube ich mittlerweile schon die Hälfte überschritten. Ich schaue immer mal wieder bei seinen Updates rein und robbt momentan glaube ich im Schnitt jeden Tag 50, 52 Kilometer mit Beiwagen, mit Gepäck, mit Zelt, mit Getränken, mit Verpflegung. Immer mal wieder mit Begleitung aus der Community, mal auf dem Zeltplatz übernachtend, mal im Hotelzimmer, mal bei Leuten da draußen. Wahnsinn, also wenn ich mir vorstelle, was ich gejammert habe nach 80 Kilometer am Stück und der läuft halt einfach jeden Tag mindestens 50, da kann man nur den Hut ziehen. Auf jeden Fall. Genau. Ich hatte, als ich das letzte Mal reinguckte, ich glaube, es war Freitag, da war gerade in Rheinland-Pfalz und ich habe es mal gerade kurz geguckt und der war jetzt Sonntag in Mainz, also quasi hat er, am Samstag ist er hier in Koblenz anscheinend vorbeigelaufen. Er beweist doch mental eine unfassbare Stärke. Ich kann mich noch dran erinnern. Ich glaube, gestern hat er tatsächlich geschrieben, ich glaube, ich mache morgen mal einen Rest-Day. Und heute Morgen hat er, glaube ich, geschrieben, scheiß auf Rest-Day, ich laufe jetzt los. Und hat, glaube ich, heute auch wieder 50 Kilometer gemacht. Also das sind halt und das sind halt Grenzen, die überschreite ich bei Kilometer 71, um noch 9 Kilometer zu machen. Und er überschreitet sie bei Kilometer 0, um noch 50 zu laufen. Das ist ein ganz anderes Verhältnis, was er da hat. Und wahrscheinlich motiviert oder hilft es ihm da auch zu wissen, er läuft nicht für sich selbst, mitunter auch, aber er läuft halt für die Leute da draußen und vor allem auch für die gute Sache. Und wie gesagt, da kann man nur den Hut ziehen und man kann sich auch nach wie vor an dieser Spendenaktion beteiligen. Ich glaube, die Seite ist noch online. Ja, er ist ja noch ein bisschen unterwegs. Er will ja nach Karlsruhe zu seinen Eltern. Ich habe gerade mal kurz seine Strava-Seite aufgemacht. Heute um 7 Uhr hat er angefangen, von Mainz nach Worms. Also ein paar Meter hat er noch. Ja. Ja, gut. Ich würde sagen, wir haben eigentlich so alle Themen abgedeckt. Ich würde mich auf jeden Fall recht herzlich bedanken bei dir, Daniel, dass du so spontan hier mit dazugekommen bist und unsere große Ankündigung hier mit zu erleben und dich zu beteiligen natürlich. Wir wollen, glaube ich, so nicht weiter deine Zeit noch strapazieren. Auch ich bin ja gern bei euch zu Gast und es ist mir auch eine große Ehre und ich freue mich auch, wenn ich da von euch gefragt werde. Das ist es ist mir ein, wie sage ich immer so schön, ein inneres Blumenpflücken, mit euch meine Zeit zu verbringen. Nach dem Licha-Triathlon kommt da bestimmt noch was. Ja, vorsichtig, wir werben dich ab. Auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, wie der Lukas schon gesagt hat, schön, dass du da warst, freut uns sehr. Und wir haben immer in unserer Wechselzone ein kuscheliges Plätzchen für dich. Genau. Hey, darauf komme ich zurück. Bitte in die Transportkiste auch ein großes Glas Erdnussbutter legen und dann der Rest ergibt sich von allein. Wir haben die gute, die aus Holland, wie heißt sie nochmal? Findercars. Die Findercars, genau. Ja, das ist die sowieso die beste. Ja, bei uns kommt nur das Beste ins Haus. Nee, aber ohne Scheiß. Sonst wäre ich nicht hier. Das ist jetzt kein hier irgendwie süßes Raspeln oder sowas, ungelogen. Seitdem ich ja Podcast höre, habe ich wieder meine Liebe für Erdnussbutter entdeckt und ich habe jeden, unter der Woche esse ich eigentlich meistens nur so Obst und Joghurt oder so. Und am Wochenende gibt es halt auch mal Brötchen und so und da gibt es jedes Mal am Wochenende Erdnussbutter. <Bei mir. lacht> Was habt ihr getan? Jetzt muss ich mal wieder mehr laufen. Ja, das ist tatsächlich der ewige Kreislauf und genau deswegen finden wir die Erdnussbutter auch so geil, weil wer so viel Erdnussbutter isst wie wir, der kann aufs Laufen eigentlich gar nicht verzichten. Genau, so sieht's aus. Ich muss leider dazu sagen, ich habe jetzt versucht, mich zurückzuerinnern, wann ich letztes Mal Erdnussbutter gegessen habe. Ich weiß es nicht. Das mag schon wirklich Jahre her sein. Ich habe keine Ahnung. Nicht, dass ich was gegen Erdnussbutter habe, aber irgendwie auch wenn ich jetzt irgendwie einkaufen gehe oder so, dann irgendwie denke ich nie an Erdnussbutter. Dummerweise des Öfteren an Nutella, aber an Erdnussbutter nicht. Wir können ja mal nach dem Licher-Triathlon so schön mit einem Gläschen Erdnussbutter anstoßen. Und das machen wir auf jeden Fall. Das machen wir. Sehr, sehr gut. Und als Beweis machen wir nochmal ein Foto von. Sehr gut. Gut, alles klar, ja, Daniel. Gut. Dann danken wir dir, aber zum Abschluss unserem Gast gehören natürlich die letzten Worte. Ja, dann vielen, vielen Dank, dass ich bei euch zu Gast sein durfte. Ich freue mich wahnsinnig, das erste Mal an einem Triathlon teilnehmen zu dürfen, auch wenn es in Anführungszeichen nur die Staffel ist. Kauft die T-Shirts, ich habe gerade mal bei Facebook reingeguckt, sie sind wunderschön. Am besten, wenn, so wie ich euch kennt, ihr seid ja richtig nette Leute da draußen, eins ist zu wenig, kauft 5. Oder vielleicht 6 und 1 könnt ihr halbieren und noch den Kindern anziehen. Man kann sie in verschiedene Farben kaufen. Ja, auch. Und dann neu zusammennehmen. Das ist auch ganz hübsch. Ein bisschen wie Batik. Ja, sehr cool. Dankeschön. Genau. Okay. Alles klar, Daniel. Dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Jo, danke. Bis zum nächsten Mal. Wünsche ich euch auch. Ciao, ciao. Ciao. Alright, wir haben jetzt unverschämterweise den Daniel aus der Wechselzone geschmissen, beziehungsweise er ist freiwillig gegangen. Ihm war es zu süß hier. Selbst seine Erdnussbutter ist nicht so süß wie wir. Egal. Ja, eigentlich, wir sind jetzt, glaube ich, bei der allerlängsten Episode, die wir jemals wohl haben werden. Aber dafür eine sehr coole. Und ja, wir müssen, glaube ich, den Lauf. Auch sehr kurzweilige. Ja, ich glaube, wir müssen die Folge so nennen: Bitte nur bei langen Läufen hören oder so. ja, ich habe eigentlich nur noch eins. Und zwar wollte ich gerne nochmal euch ans Herz legen, wer Bock drauf hat. Es gibt in Frankfurt am 22. Juli, also nächste Woche, gibt es um 9 Uhr in der Commerzbank Arena den Spartan World Fitness Day. Und das ist teils, kostet das ein bisschen was. Da kann man so Workouts machen und das kostet, glaube ich, so 20 Euro. Man kann auch so ein Spartan-Workout machen, das ist dann gratis. Da muss man sich aber anmelden, da müsste man auf der Seite gucken. Ja, ansonsten kann ich ja mal kurz von der Seite vorlesen, was euch da so ein bisschen erwartet. Kommt vorbei und erlebt Action pur in der Spartan Area für jeden zum Mitmachen und Ausprobieren. Und nebenbei seid ihr beim größten Outdoor-Gym dabei. Wir präsentieren euch eine offizielle Spartan Area mit Promo-Aktionen und Gewinnspielen über den ganzen Tag und eine Reihe verschiedener Aktivitäten. Spartan Try Test und Spartan Test and Try, sorry, da kann man so Hindernisse ausprobieren, wie zum Beispiel den Rope Climb, die Multi-Ring, da wo ich abgestürzt bin, den Speerwurf, den Hurricane Host, die 8-Inch Wall, ich weiß nicht, ob das Inch oder 8 Zoll wird das wahrscheinlich sein, gell? Egal, ja, kann man halt mal ausprobieren. Dann, wie gesagt, das Spartan Obstacle Workout, dann Spartan Workout Tour. Und dann gibt's halt noch die Spartan Challenge. Wettbewerbe an den Hindernissen mit Preisen. Und den Spartan 300 Hindernisparcours. Das finde ich persönlich sehr interessant. Das ist ein Spartan Race, kompakt im Ultrasprint-Distanz. Startmöglichkeiten gratis für jeden Besucher. Teste deine Spartan Skills und misst dich mit Freunden in direkten Duellen über die Zeit. Und mit der ganzen Community. Die besten 12 Starter des Tages, jeweils Männer und Frauen, können am Ende des Tages im Playoff-Modus antreten und attraktive Preise gewinnen. Startplätze, Merchandise-Pakete. Also, ich finde... Ja. Bist du dabei? Nee, leider nicht. Ich habe das... Keine Ahnung warum, ich habe das zwar bekommen, ich habe das gesehen, aber ich habe das Datum irgendwie verratzt, weil ich dachte, das wäre im August. Und ich habe das heute nämlich, als ich nach der Zeit vom Charles nochmal geguckt habe, den, wo ich noch vergessen habe zu sagen, ich habe den mal ganz, ganz kurz getroffen und wir haben uns mal Hallo gesagt, beziehungsweise ich habe mal angesprochen und gesagt, hey, ich bin der Lukas, wir haben gepodcastet und gesagt, ah, super, hi. Und er musste aber weiter zur Staffel, es war schon auch, denke ich mal, recht spät, da jetzt noch irgendwie zu warten, hat auch keinen Sinn gemacht. Ja. Ich habe gesagt, wir können ja nochmal gerne podcasten, habe ich ihn hinterhergerufen und dann hat er nur gelacht und einen Daumen hochgesteckt, war also alles gut. Ja, wie gesagt, ich habe gedacht, es wäre im August und das hätte mir eigentlich besser gepasst, weil jetzt am Wochenende kommen halt meine Eltern zu Besuch, hier den, wie gesagt, an diesem Wochenende, also von Freitag auf Samstag und da... Ja, das war schon, stand schon eher fest, leider. Ja, also wer Bock hat und mal so die ersten Schritte im Obstacle Racing machen will, der kann sich da gerne mal ausprobieren. Ja, wenn ihr aus der Nähe seid, da Frankfurt, ich meine, ich denke, wir haben viele Hörer, denke ich, aus der Gegend. Ja, schaut doch mal vorbei. Es gibt auch Partys. Schaut euch, es gibt auch so einen Trailer auf der Seite und ich glaube auch bei YouTube, das World Fitness Day einfach mal reingeben und da seht ihr quasi alles, was da so auf euch zukommt. Und ich denke, das wird lustig, ja. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, cool. Dann möchte ich auch noch mal zum Schluss noch mal einen kleinen Reminder geben bezüglich unseres Gewinnspiels, der nach wie vor läuft, und zwar noch bis Oktober. Worum es geht, der treue Zuhörer, der weiß es, glaube ich. Ansonsten bei Facebook noch mal reinschauen. Und ich muss sagen, geht auch um die Staffel für nächstes Jahr. Ja. Ja, ich will dazu noch sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, weil wir haben jetzt die letzten Folgen auch nicht mehr drüber gesprochen und es hat sich auch keiner mehr gemeldet. Deswegen gut, dass du es ansprichst. Ja, klar. Man muss ja immer wieder die Leute dran erinnern. Ja, also Wie gesagt, Staffel, ihr bekommt gratis Startplatz für eine Staffel mit uns beiden. So zusätzlich haben wir uns gedacht, gibt es noch ein T-Shirt dazu von uns. Es gibt mehrere Wettkämpfe zum Aussuchen, den dürft ihr euch auch aussuchen. Also die ersten Anmeldungen sind jetzt schon mal reingetrudelt und als weiter. Genau. Haben wir noch was? Ich glaube. Nö, ich glaube, wir sind fertig. Ja. Hat ja jetzt lang genug gedauert. Genau. War jetzt, manche Leute laufen in der Zeit einen Halbmarathon, also. Ja, die Elite läuft in der Zeit einen Marathon. Stimmt. So wollte ich es eigentlich sagen. Ja, ich bin ein bisschen verpeilt. Okay. Alles klar. Ja. Ich würde sagen, zum nächsten Mal, würd ich sagen, die nächste Folge wird nicht allzu lang wie die jetzt hier auf sich warten lassen. Und seid gespannt, was wir da Schönes für euch wieder ausgesucht haben. Genau. Alles klar. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao.